Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen. Und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie, mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen. Claudis und Korns heitere Lesung. Was fragen eigentlich alle Leute dann? Ob sie ein Indigo-Kind ist, glaube ich. Indigo-Schneeflöckchen. Ja. Wer könnte das sein? Oh! Hört sich wie eine Beschwörungsformel an. Aber das Schlechte. Hex, Hex. Okay. So viel als launige kleine Einleitung zur neuen... Was? Diese Sauferei. Wenn ich trinken muss, will ich trinken und dann... Ja, dann lass das doch einfach in diesen Schädel hineinlaufen. Du brauchst an der Flasche nicht zu saugen. Die Schwerkraft befördert diesen Sirz auch so in diesen Schlund. Ja, aber das Bedürfnis an allem zu saugen, habe ich von deiner Mutter. Das ist ja ganz grauenvoll. Das ist richtig. So. Auch das als launige kleine Einleitung zur aktuellen Lesestunde, sehr geehrt, unterhalte nix Organismix. Ja, Alex, Alex. Heute werden wir vermutlich sogar mehr als die sonst auch 1 Trillion Hörer haben, die wir sonst haben. Also so, verstehst du? Ja. Weil dieses hier so eine Art Sonderfolge ist. Mhm. Wir wurden gebeten von der, ich weiß gar nicht von wem, also der vom René von den Gänsehautwochen, Podcast aus der Gruft, eine Spezialfolge beizutragen zum Thema Hexen. Denn bald ist Walpurgisnacht, wer wüsste das besser als Claudias Mutter? Und zu diesem Thema treffen sich, beziehungsweise zu diesem Datum treffen sich ja, wie jeder weiß, die, wie sagt man, magisch begabten Mitbürger und Mitbürgerinnen. Mhm. Auf dem Blocksberg. Das ist der Brocken. Um dort, weiß ich ja nicht, was machen sie da? Mit dem Satan Unzucht treiben oder so? Was um immer. Feuer tanzen und kreischen oder sowas, das, was man halt so macht. Genau. Ja, und zu dem Thema sollten wir eine Folge beitragen, was wir natürlich gerne machen. Stellt sich die Frage, was könnte man da für ein Thema nehmen? Und natürlich gibt es auch im Bereich der Esoterik eine ganze Menge von diesem Schwachsinn. So weiße Hexen oder so und irgendwie... Liebeszauber. Ja, genau. Ich meine, das ist ja alles schon Einhornmedizin, geht ja vielleicht sogar auch schon ein bisschen in die Richtung. Wir haben uns aber, weil wir ja auch ein Bildungsformat sind, entschlossen, was Subversives zu machen und eines der fiesesten, ekelhaftesten Werke aus der... Und wenn man nicht die Tagebucheinträge von Cornelius' Mutter. Claudius' Mutter kann nicht schreiben. Kackt die Buchstaben immer. Insofern zählt das an der Stelle nicht. Aber eines der fiesesten Werke aus der Geschichte, nämlich den Hexenhammer, uns vorzunehmen. Das ist ein Werk aus dem 15. Jahrhundert von einem, wie heißt der Kerl? Heinrich Kramer, ein Dominikaner. Und wie jeder weiß, ist das ein Buch darüber, wie man Hexen, also überhaupt über das Hexenwesen, wer Hexen sind, wie man zu Hexen wird, was Hexen machen können und eben dieser ganz besonders schlimme Teil, wie man Hexen bestraft und aus ihnen herausbekommt, dass es sich dabei tatsächlich um Hexen handelt. Und das ist leider nicht immer so unterhaltsam wie in Die Ritter der Kokosnuss. Ja. Deswegen werden wir auch einfach, um diesem gar kein Forum zu bieten und als Akt der Rebellion und in Form eines virtuellen Stinkefingers, den Teil eben nicht hier vortragen, worum es darum geht, Menschen zu quälen oder zu foltern oder irgendwelchen Verhörpraktiken zu unterziehen, sondern die völlig schwachsinnige, geisteskranke Grundlage, aufgrund dessen man das damals gemacht hat, hier mal vor aller Augen entblößen, um zu zeigen, wie bescheuert das auch damals schon gewesen ist. Mhm. Und alle Leute, die sich für dieses Gewaltding interessieren, können einfach zum nächsten Gruselporno Verleiher ihres Vertrauens gehen und sich da was ausleihen, denn was anderes ist das nicht. Doch, das ist Torture-Porn, das ist ja ein bisschen schlimmer. Ja, Gruselporno, Torture-Porn, seit wann bist du denn da jetzt der Nomenklaturexperte? Seit ich mit deiner Mutter zu tun habe. Oh Mann! Was denn? Das sind gerade mal 5 Minuten um und das ist einfach schon so viel Mutter-Content. Ja. Oh, Himmel, Herrgott, sag Zement. Schnee ist was für dumme Bauern. Schnee? Ja. Wieso? Wir trinken hier gerade Tee. Wer will Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben Tee bestellt. Der Axel. Tot ist er. Das ist richtig. Das ist eine feine Beobachtungsgabe. Ja. Ich beobachte scharf wie Türkendolche. Erdogan-Türkendolche? Ja, an dieser Stelle keine Kommentare zur momentanen politischen Situation. Keiner macht mich mehr, Dogan. So. Wir haben das Ganze als E-Book vorliegen. Ja. Deswegen gibt es leider keinen Klappentext. Nein. Wir können trotzdem mal beschreiben, wie das so aussieht. Ja, die Vorderseite ist so ein... Also ich meine, das ist ja nur eine Interpretation davon. Das Ganze ist ja in über 20 Auflagen erschienen. Ist also ein, so ein Holzstich oder radierungsartiges Ding. Also mit irgendwelchen Gruselfrauen, die da an einem Ritual teilnehmen. Die sind alle mopsig. Irgendwas machen. Mit Töpfen und Besen und... So, also so eine Art, Sodom und Gomorra. Und dann steht da in so einer gebogenen Schrift der Hexenhammer oben drüber. Eigentlich sieht das nur aus, als würden ein paar dickliche, nackte Frauen versuchen zu kochen und es geht mit Schmackes in die Buchse. An was erinnert mich das? Ich hau dir eine rein, wenn du es aussprichst. Okay. Silenzio. So, also dieses ganze Ding hat unglaublich viele Kapitel und ist in mehrere Teile unterteilt, die man also hier überhaupt nicht alle abbilden kann. Mhm. Übrigens lateinisch Malleus Maleficarium, ne? Nur so mal. Malleus Maleficarum, ohne I. Ja. Und wir lassen auch hier die historische Abhandlung über die Hexe weg und das Vorwort und so weiter. Der erste Teil des Hexenhammers, da werden so Fragen beantwortet, wie ob es Zauberei gäbe, ob der Dämon mit dem Hexer mitwirke, woher die Vermehrung der Hexenkünste stamme und so weiter. Und dann werden da jeweils die angeblich korrekten gut katholischen Antworten gegeben. So. Da gibt es dann also eine ganze Menge Fragen. Die Erschrecklichkeit der Hexenwerke wird betrachtet. Der ganze Stoff verdient, gepredigt zu werden. 14. Frage und so weiter. Im zweiten Teil des Hexenhammers geht es dann um Fragen wie, wem der Hexer nicht schaden könne. Zur Erklärung der zu leistenden Huldigung ist noch einiges vorzubringen, von der Art, wie die Hexen von Ort zu Ort fahren und so weiter. Geil. Und so fort. Also so alle. Auf so einem Besen ja, oder was jetzt eigentlich? Alle. Ist das noch das moderne Fortbewegungsmittel von denen? Gibt es auch Hybridbesen? Ich glaube, man hat jetzt Staubsauger, fliegende Staubsauger. Aber die müssen doch dann rückwärts fliegen, weil die ja die Luft einsaugen quasi. Ja, macht ja nichts. Die können ja auf dem Schlauch sitzen. Wie deine Mutter. Und dann ganz kräftig saugen, wie deine Mutter. Und dann befindet sich irgendwann in denen drin ein ekelhafter, prall gefüllter, dicker Beutel, so wie bei deiner Mutter, mit Unrat. Normalerweise bin ich 50.000 Euro wert. Besser. So, und dann gibt es, das Ganze ist also fürchterlich lang, geschwätzig und langwierig. Kirchliche Mittel gegen die Inkubi und Sukkubi, also wir sehen hier Dämonen. Heilmittel für diejenigen, die an der Zeugungskraft behext werden. Genau, das wird ja, war ja gerne Heilmittel der Fall. Für die mit ungewöhnlicher Liebe oder ungewöhnlichem Hass behext. Ja, man sieht also, alle möglichen Äußerungen des normalen Lebens wurden dann als Folgen der Hexerei bewertet, sodass man also auch genug Anhaltspunkte hat, um irgendwelche unschuldigen Frauen zu quälen oder zu ärgern, die da missliebig geworden sind. Und im dritten Teil geht es dann, erste Frage über die Art, den Prozess zu beginnen. Genau das ist dieser Teil, den wir nicht angucken werden. Da geht es dann um die, wie man fragt und foltert. Aber und so echt ganz schön bürokratisch runtergebrochen, ja, ja, ne? Ja, ja. Also hier so über den Zeugniszwang und das wiederholte Befragen der Zeugen. Genau. Von der Beschaffenheit der Zeugen. Ob Todfeinde zum Zeugnis zugelassen werden dürfen. Immer eine gute Idee. Ja. Ich nehme mal an, ja. okay. So. Also, man muss auch dazu sagen, dass so im ersten Teil auch so eine Art Legitimation für diesen Schwachsinn geschaffen wird, indem dann sehr, sehr umfangreich diskutiert und argumentiert wird, dass es auch Hexen wirklich gibt und dass es auch gar nicht gut katholisch sei, abzustreiten, dass es Hexen gibt. Denn wenn wofür es ja offenbar auch zu der Zeit schon Argumente gab, sonst hätte man das nicht so breit auswalzen müssen. Wenn da Zweifel bestünden, wäre natürlich das ganze Unterfangen von vornherein ad absurdum geführt. Also man muss jetzt auch dazu sagen, dass diese Folge so eine Art Ausnahmefolge ist, weil Cornelius sich tatsächlich ein kleines bisschen hierauf vorbereitet hat. Genau, das ist deswegen so, weil dieses Werk einfach so groß ist und auch wieder, wie wir das schon mal bei diesem Beispiel hatten, mit diesem, welches war es nochmal, mit diesem Buch, wo einfach es langweilig ist. Ja, hier unsere langweilige Folge. Ja. Oh, da, wo auch die Ohrmagnete drin waren. Bei der 12. Ohrplatte. Genau, in der Schlepatz-Folge. Da war es einfach langweilig. Und dieses Buch ist ja übersetzt zwar, also quasi auf Hochdeutsch oder auf modernes Deutsch angepasst, aber immer noch sehr, wie man gleich hören wird, sehr gestelzt und sehr anstrengend zu lesen. Und damit wir nicht zufällig irgendwelche extrem langweiligen Passagen finden, wie wir eben gesehen haben, irgendwo es dann um Zeugenauswahl geht, die nicht an und für sich verrückt sind, sondern nur implizit verrückt sind, haben wir eine kleine Vorauswahl getroffen, um zu zeigen, was hier eigentlich für ein unglaublicher Schwachsinn drinsteht. Also, was hast du denn da ausgesucht? Also hier habe ich so aus diesem Legitimationsteil etwas. Da heißt es, wenn durch Zauber und Hexenkünste bisweilen mit heimlicher Zulassung von gottesgerechtem Urteil und unter Beihilfe des Satans etc. Ja, also da geht es darum, um die Rolle vom lieben Gott, weil ein großes Problem ist ja, die Hexen sind ja böse und verzaubern immer die Leute, aber wir wissen auch, der liebe Gott ist der Allermächtigste und hat den dicksten und längsten von allen. Und wenn die Hexen als Bräute Satans agieren, dann können die das ja nur, weil der liebe Gott das zulässt. Das ist jetzt die Frage. Wenn er das zulässt, dann muss das ja in seinem Willen sein. Und wenn er das nicht zulässt, dann kann es ja nicht passieren. Aber damit kann man sich ja die Wege des Herrens sind. Nein, so einfach machen die das hier nicht. Da wird dann also schon groß rumlamentiert. Das heißt, es handelt sich da um die Verhinderung der ehelichen Pflichten durch Hexen, wozu dreierlei nötig sei. Eine Hexe, der Teufel und die Zulassung Gottes. Machen wir wieder. Besser. Ferner kann das Stärkere einwirken auf das weniger Starke, aber die Kraft der Dämonen ist stärker als jede körperliche Kraft. Job 41. Es gibt keine Macht auf Erden, die ihm verglichen werden kann. Er ist geschaffen, dass er niemanden fürchte. Antwort: Hier sind drei ketzerische Irrlehren zu bekämpfen. Das ist viel. Nicht zwei. Zurückweisung. Die vier wäre völlig verkehrt. Ja. Die Wahrheit ersichtlich sein wird. Einige nämlich haben nach der Lehre des S. Thomas 4, Dist 24, wo er von der Hexenhinderung spricht, zu behaupten versucht, es gebe auf Erden keine Zauberei. Sie lebe nur in der Vorstellung der Menschen, die natürliche Erscheinungen, deren Ursachen verborgen sind, den Hexen zuschrieben. Womit er komplett recht hatte und das Buch eigentlich ein Ende haben müsse. Ja. Aber das ist natürlich falsch. Lies trotzdem langsamer. Andere geben zu, dass es Hexen gibt, dass sie aber nur in der Einbildung und Fantasie bei den Hexentaten mitwirken. Noch andere behaupten, die Hexenkünste seien überhaupt Fantasie und Einbildung. Mag auch ein Dämon wirklich mit einer Hexe zu tun haben. Ihre Irrtümer werden wie folgt gezeigt und zurückgewiesen. Da bin ich aber mal gespannt. Die ersteren nämlich werden überhaupt als Ketzer gekennzeichnet durch die Gelehrten, besonders durch S. Thomas in der erwähnten Dist 4, 24 Art 3, und zwar in Corpore, da er sagt, solche Ansicht sei durchaus wieder die gewichtigen Lehren der Heiligen und Wurzel im Unglauben, weil die Autorität der Heiligen Schrift sagt, dass die Dämonen Macht haben über die Körperwelt und über die Einbildung der Menschen, wenn es von Gott zugelassen wird, wie aus vielen Stellen der Heiligen Schrift ersichtlich. Also das gute Alte, es steht in der Bibel, also muss es wahr sein. Ja, und wer sagt, dass die Bibel weiß? Es steht in der Bibel! Ja, das muss ja wohl reichen als Begründung. Ja. Zirkelschluss, warum nicht? Schlügelzus. Die also sagen, es gebe kein Hexenwerk in der Welt, außer in der Vorstellung der Menschen, auch nicht glauben, dass es Dämonen gebe, außer in der Vorstellung allein des großen Haufen, sodass der Mensch die Irrtümer, die er selbst sich macht, nach ihrer Meinung dem Dämonen aufbürde und dass schon aus starker Einbildung gewisse Gestalten im Sinne erscheinen, so wie der Mensch denkt, dass wir Dämonen oder auch Hexen bloß zu sehen meinen. Und da dies dem wahren Glauben widerstreitet, nachdem wir glauben, dass Engel aus dem Himmel gestoßen und Dämonen geworden seien, deshalb gestehen wir auch, dass sie durch größere Kraft ihrer Natur vieles vermögen, was wir nicht können. Und jene, die es zu solchen Taten bringen, heißen Penis. Zauberer. Ich höre schon lange nicht mehr zu, weil dieser Satz sich schon über ungefähr 7 Seiten erstreckt. Und da kannst du natürlich nicht mehr folgen. Ja, das ist ja auch bescheuert. Also für wen ist das geschrieben? Für Leute, die zu viel Zeit haben und sich Sätze 700 Mal durchlesen können? Also du gibst schon auf, wenn ein Satz mehr als 4 Wörter hat. Ja, wenn da so ein Bullshit drin ist. Aber wir wissen jetzt, wie die heißen. Das sind die Zauberer. Ach. So heißt es dort. Weil aber Ungläubigkeit an einem getauften Ketzerei heißt, deshalb werden solche der Ketzerei bezichtigt. Ah, Zauberer-Nomenklatur. Ja, die anderen beiden Irrlehren, die die Dämonen und ihre natürlichen Macht zwar nicht leugnen, aber unter sich bezüglich der Hexentat und der Hexe selbst uneinig sind. Du musst langsam mal lesen. Insofern die einen zugeben, dass die Hexe wirklich, zur Erzielung seiner Wirkung, mit tätig sei, aber nicht bei einer wahren, sondern nur eingebildeten. Während die anderen im Gegenteil die Wirkung am Verletzten als tatsächlich zugeben, aber glauben, dass die Hexe nur in der Vorstellung mitwirke. Diese beiden Irrlehren haben ihre Grundlage genommen aus 2 Stellen des Kanones Episcop XXVI 5, wo zuerst die Weiber getadelt werden, welche glauben, sie ritten nächtlicherweile mit der Diana oder der Herodias. Man sehe den Kanon an der Stelle. Und weil derartiges oft nur in der Fantasie und der Einbildung geschehe, so meinen jene irrtümlicherweise, es sei ebenso mit allen anderen Handlungen. Und so weiter und so fort. Also es wird fleißig gerechtfertigt, warum das denn doch so sei und dass man überhaupt ein Ketzer wäre. Ich habe bis jetzt noch keine richtige Begründung gehört. Ja, da wird auch keine kommen. Das ist alles Pferdescheiße. Ja, aber was ist denn jetzt... warum lässt Gott das denn jetzt zu? Kommt. So. Jetzt geht es hier um diese Rechtfertigung, was Gott damit zu tun hat. Mach mal. Ja, warte, ich suche den richtigen Anfang. Also, jeder, der sich selbst überlassen wird und der Herr seiner Handlungen ist, der unterliegt langsamer nicht der Erlaubnis oder Vorsehung irgendeines Lenkenden. Jetzt kommen wir, freier Wille, bla bla. Aber die Menschen werden von Gott sich selbst anvertraut, nach Sprüche 15. Gott stellte von Anfang den Menschen hin und ließ ihn in der Hand seines Rates. Besonders auch die Bösen werden in ihren Werken gelassen nach dem Worte, er entließ sie nach den Wünschen ihrer Herzen. Darum sind nicht alle Bosheiten der göttlichen Zulassung unterworfen. Da haben wir die zentrale Stelle. Ja. Also er gibt den Menschen den freien Willen und bestraft sie, wenn sie ihn benutzen. Ja. Gut. Ferner sagt Augustinus im Enchiridium, wie auch der Philosoph Metaph 9, besser ist es, etwas nicht zu wissen, als Wertloses zu wissen. Das stimmt nicht. Ich habe super viel nutzloses Wissen, mit dem ich auf jeder Party richtig gut angeben kann. Hierbei entsteht ein energetischer Überschuss aus der herausgeholten Provioluskraft, welche größer ist als jede Provioluskraft, welche hineingesteckt werden muss, weil in den Atomen Provioluskraft latent vorhanden ist. Siehst du, der Axel Steuer hat genau das Gleiche gemacht auf seinen lustigen Warsteiner-Partys. hat er nämlich auch die ganze Zeit mit unnützem, nicht wahren Wissen geglänzt. Ein IQ geringer als eine Dillgurke. Ja. Geil, Dillgurke. Pass auf, jetzt geht es weiter. Also kümmert Gott sich nicht um jene niedrigsten Hexentaten, dass er sie zulasse oder nicht. Das ist einfach Peanuts für den lieben Gott. Ja, der sagt, ja, Hexe hier, Hexe da. Was ist denn ob dann jetzt, ob ein Mann seinen Pimmel in einen anderen Mann steckt? Ob jetzt die Hexe Schrumpeldei dem Bauer Tüffel die Klöten weghext, da kann ich mich nicht drum kümmern. Ich habe hier aber mit dem Fallout der Schöpfung zu tun. Der Martin Legolas masturbiert unter der Decke. Weh. Damals gab es leider noch zum Glück keine Kinder, die so schrecklich heißen mussten. Also, ne, dass er sie zulässt oder nicht. Ebenso der Apostel Korinther 2. Gott sorgt nicht für die Ochsen. Und ebenso wenig für die anderen unvernünftigen Kreaturen. Ne? Oh Mann. Und jetzt, darum sorgt Gott nicht, wenn gehext wird oder nicht. Noch auch unterliegt das seiner Zulassung, die aus der Vorsehung hervorgeht. Aber warum muss man es dann bestrafen? Weil er sich nicht drum kümmert, aber ja zum Beispiel in der Bibel steht, man soll keine Hexe am Leben lassen. Ich dachte, er kümmert sich nicht drum. Wieso genau. Steht es denn in der Bibel? Ja, weil der natürlich seine menschlichen Hausmeister braucht, die auskehren. Naja, finde ich nicht schlüssig. Ja, Religion, schlüssig, merkst du selber, ne? Mhm. Gut. Dann darf ich jetzt mal was lesen? Ja. Was soll das überhaupt, dass du angefangen hast? Das ist völlig unzulässig. Ja, deswegen, wir wollen die Leute völlig aus dem Häuschen bringen. Und seid ihr schon aus dem Häuschen? Aus dem Häuschen. Jesus, oh, oh. Wann kommt Jesus endlich? Jesus kommt immer an Stelle 1. Ist ja das Wichtigste eigentlich. Mhm. So, hier zum Beispiel könntest du mal lesen, ja, über die Erschrecklichkeit der Hexenseite. Das ist mein Kapitel, also leite ich das auch Bist ein. Bist du wohl friedlich? Bist du wohl friedlich? Gib gleich eine Schelle hier. Du spinnst ja wohl, Gewaltandrohung gegen deine Frau. Ja. 90% kannst du in den Teller klopfen. Ist klar. Ich habe leckeren Mandarinentee, falls jemanden interessiert. Verstauen Sie was? Mhm. Die Erschrecklichkeit der Hexenwerke wird betrachtet. Der ganze Stoff verdient, gepredigt zu werden. 14. Frage. Betreffs der Erschrecklichkeit jener Verbrechen wird gefragt, ob die Schandtaten der Hexe alle Übel, die Gott zulässt und von Anfang der Welt bis jetzt hat geschehen lassen, sowohl an Schuld als an Strafe und Schaden übertreffen. Und es scheint nein, besonders bezüglich der Schuld. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das ist genauso schwurbelig wie alle Esoterikbücher, die wir je gelesen haben. Das sagte ich aber bereits. Aber wir reden hier davon, von etwas, was sehr viele hunderttausend Menschen das Leben gekostet hat. Oh, Betroffenheit. Ja, ich weiß, das kennst du nicht. Ne? Ja. Denn die Sünde, die jemand begeht und die er leicht hätte vermeiden können... Du hast echt schwere Probleme. Ich glaube, es ist ein Fehler gewesen, hier die... Hoheit über die Audio-Files zu überlassen. Ich glaube, da bist du die Einzige, die das so sieht. Ich glaube, seitdem die Amigos nicht mehr dabei sind und auch... Wer sagt denn, dass die Amigos nicht mehr dabei sind? Und auch Mike Krüger keine größere Rolle mehr spielt, ist das nicht so doll. Denn die Sünde, die jemand begeht und die er leicht hätte vermeiden können, übertrifft die Sünde, die ein anderer Mensch begeht und die er nicht so leicht vermeiden konnte. Ja, das ist ja wohl logisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Marshmallows nicht so lecker finde. Was hat denn das jetzt mit Sünde zu tun? Hör mir zu. Außer nix. Wenn ich Marshmallows nicht so lecker finde. Kommt noch was? Und du findest Marshmallows unglaublich lecker. Was nicht der Fall ist. Jetzt stell dir es einfach mal vor. Okay, ich versuch's. Warte. Fällt schwer, aber gut, ja. Und wir sind beide auf Diät. So, aber und ich esse halt die Klappe. Und ich halt esse die Schnauze. Ich esse das Marshmallow, obwohl ich es gar nicht so gut finde und daher die Sünde leicht hätte vermeiden können. Und du isst es auch, obwohl du die Sünde nicht so leicht hättest vermeiden können, weil du voll drauf abfährst. Dann bin ich schuldiger. Ja, so ungefähr. Gut. Es ist klar aus Augustinus, groß ist im Sündigen die Ungleichheit, wo die Leichtigkeit im Nichtsündigen so groß ist. Und sie nahmen die Ziege und verteilten sie auf kleine Töpfe. Ja? Mhm. Gut. Aber Adam und mehrere andere, die in einem gewissen Zustande der Vollkommenheit oder auch Gnade sündigten, hätten wegen des Beistandes der Gnade das Sündigen vermeiden können. Besonders Adam, der in Gnade geschaffen war, leichter als die meisten Hexen, die derartige Geschenke nicht empfangen haben. Also ist Adam quasi der Oberzauberboss. Ja, ist ja auch so. Also übertreffen die Sünden jener alle Schandtaten der Hexen. Ja. Ferner bist du. Sind die Hexer nicht auch Sünder? Wieso Hexe? Es geht doch jetzt um Adam und die Hexen. Ja, aber es geht ja auch um Sünde. Wenn du mir einfach nicht zugehört hast. Niemand hört dir zu. Ferner bezüglich der Strafe. Auf die größere Schuld gehört auch die größere Strafe. Aber die Sünde Adams war aufs Schwerste dadurch gestraft, dass, wie klar ist, sich in allen Nachgeborenen seine Strafe samt der Schuld in der Übertragung der Erbsünde zeigt. Also ist seine Sünde schwerer als alle anderen Sünden, nämlich ungefähr 4 Kilo. Aber der Abel, der ist ja dem Adam sein Sohn, der hat ja nicht lange Gelegenheit gehabt, dass sich da irgendwas zeigt. Der hat ja gleich die Birne, das Gesicht weggekriegt vom Kain. Er hat trotzdem die Erbsünde. Warum ging's doch? Ach, kannst du das bitte wegmachen? Bitte! Aber sein Opa. Dr. Kurz! Für dich immer noch. Dr. Kurz. Ferner bezüglich des Schadens nach Augustinus, Zitat, dadurch ist etwas böse, dass es das Gute wegnimmt. Also wenn ich das Marshmallow esse, das gut ist, bin ich böse. Also man kann den Hexenhammer ziemlich gut mit Marshmallows erklären. Also wo mehr vom Guten weggenommen wird, da ging mehr Schuld vorher. Nun hat die Sünde der ersten Eltern größeren Schaden gebracht, sowohl in der Natur als in den Gnadengütern, da sie uns der Reinheit und Unsterblichkeit beraubte, was keine der anderen folgenden Sünden bewirkte, folglich etc. Also ist das so eine Art Turbosünde. Genau, und die macht eigentlich alle anderen weniger wichtig. Deswegen verstehe ich nicht, wieso die so ein Aufhebens um die armen Hexen machen. Abgesehen davon ist natürlich das Berauben um die Unsterblichkeit eigentlich ziemlich okidoki. Wer will schon unsterblich sein? Viele Leute. Die haben aber alle die Socken offen und nicht mal einen Meter nachgedacht. Ja, aber das ist ziemlich genau die Definition von viele Leute. Aber dagegen, Doppelpunkt. Hat keiner was aus den Highlander-Filmen gelernt? Nein. Ich finde diese Art zu sprechen gut. Ich werde jetzt auch Sätze mit aber dagegen anfangen. Das, worin mehr Arten des Bösen enthalten sind, ist in höherem Grade böse. Die Sünden der Hexen sind aber derartig. Aha, das heißt, je mehr verschiedene Sünden du hast, desto böser bist du. Das heißt, wenn du eine Packung weiße Marshmallows isst, ist das nicht so böse, wie wenn du eine Packung gemischte bunte Marshmallows isst. Das glaube ich nicht. Wieso? Weil das ja klar ist. Schauen Sie sich die großen Flughäfen an. München, Frankfurt, Heathrow, Charles de Gaulle. Also wenn du nicht nur, in Wirklichkeit ist damit gemeint, dass du zum Beispiel nicht nur der Gier huldigst und damit Marshmallows frisst, sondern auch unschuldigen Bauern die Penisse abschneidest in der Nacht. Hexen schneiden niemandem die Penisse ab. Ja, lies gleich mal weiter. Die wollen selber bumsen. Ja, aber die wollen auch die Zeugungskraft nehmen. Das war einer der größten Fürchte damals. Und das war, wie man noch feststellen wird, ein großer Punkt des Bedenkens. Und wo es viele Kapitel zu gibt. Hör auf zu spoilern! Hör auf zu spoilern! Hör auf zu spoilern! Hör auf zu spoilern! Hör auf zu spoilern! Hör auf zu spoilern oder ich fange an zu singen. Dass das ein Problem ist. Heidi, oh Heidi, deine Welt sind die Berge. Und das ist natürlich nicht schön, wenn das die Zeugungskraft versiegt. Meine Zeugungskraft versiegt übrigens bei solcher Musik. Aber du sollst mit dem tanzen. Ja. Das wird nicht gehen. Weil du nicht tanzen kannst. Ich kann hervorragend tanzen. Aber du bist Whitey White Girl. Ich kann trotzdem hervorragend tanzen. Im Gegensatz zu dir. Ich weiß es nicht, denn ich habe es nie versucht und werde es auch nicht versuchen. Ach ja, ich kann mich an 6 Minuten Tanz bei unserer Hochzeit erinnern. Nein, das war eine Choreografie. Das war auch getanzt. Nein. Doch. Nein, das war eine Choreografie. Mhm, getanzt. Ja, na. Doch. Na. Doch. Na. Doch. Ich kann mich nur an das traurige Schauspiel erinnern, was du da verführt hast. Du weißt gar nichts. Du hast mich nicht angeschaut. Das war problematisch. Es war überhaupt nicht problematisch. Ich war barfuß und angetrunken. Es war schön. Warum? Warum? Nur um zu gucken, ob du anfängst zu tanzen. Ein Anfangszeichen. Du fängst an zu tanzen? Genau. Das ist ja auch bewiesen. Okay, kannst du es jetzt wegmachen? Ich möchte dieses Buch, das im Gegensatz zu der Musik eine Wohltat für die Ohren ist, weiter zitieren. Ja, dann bitte. Denn sie können mit Zulassung Gottes alles Böse an den Gütern der Natur und des Glückes verursachen, wie aus der Bulle des Papstes hergeleitet wird. Was ist eine Bulle? Das ist so eine Art Anleitung oder so eine Art Erlass. Verstehe. Ferner sündigte Adam bloß, indem er das tat, was schlecht war, weil es verboten war. Aber es war nicht schlecht an sich. Die Hexen und andere... Das ist übrigens ein wichtiges Moralkonzept in der katholischen Kirche oder überhaupt in diesen Monotheismen. Ist eine Handlung schlecht und deswegen verbietet der liebe Gott sie oder verbietet der liebe Gott etwas und deswegen ist die Handlung schlecht? Dann wäre es zum Beispiel so, wenn in der Bibel steht, Babys auf Felsen zerdötschen, ist steht gut. Übrigens in der Bibel? Nein, du sollst nicht einfach Babys auf Felsen zerdötschen. Nein, aber du sollst deine kleinen Kinder am Stein zerschmettern. Ja, nicht einfach so. Und wenn das da stehen würde, dann wäre das dann gut, weil es sozusagen vom Leben J geboten ist. Oder verbietet der Leben J Taten, die schlecht sind, sowieso? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sehr wichtiger Punkt. Ja, oder auch nicht, ja. Weil es keinen Leben J gibt. So. Ja, ja, ja. Die Hexen und andere Sünder sündigen, indem sie das tun, was in jeder Hinsicht schlecht ist. Sowohl an sich, als auch weil es verboten ist, wie Mordtaten und viele andere Verbotene. Daher sind ihre Sünder ungefähr 7 Kilo schwerer als andere Sünden. Ferner, eine Sünde, welche aus bestimmter Bosheit hervorgeht, ist schwerer als eine, die aus Unwissenheit hervorgeht. Logisch. Das heißt, wenn ich jetzt aus Versehen auf den Staubsauger falle, beziehungsweise mit dem offenen Mund auf die Marshmallows falle, ist es nicht so schlimm. Auch wenn du die Marshmallows eigentlich lieber magst. Das ist wohl schlimm, es ist nur nicht so schlimm, wie wenn du dir die mutwillig mit beiden Fäusten in den ewig malenden Schlund stopfst, um mal wieder deiner Lieblingstodsünde der Gier zu obwalten. Ist die Gier meine Lieblingstodsünde? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, Trägheit ist das eher. Oder Zorn. Was ist mit Wollust? Auch. Ich stehe eigentlich auf alle Todsünden. Zorn? Ja. Eifersucht? Ja, das muss jetzt nicht. Ist das überhaupt eine Todsünde? Klar. Oder sowas ähnliches jedenfalls. Neid oder so. Todsünden. Ich habe nämlich hier diesen Apparat, da mache ich Todsünden. Und jetzt hat mir Google Todsünden rausgesucht. Nämlich... wo sind die denn jetzt hier? Ja, können wir die 7 Todsünden. Die stehen hier gar nicht drin. Ja, doch, danke. Hier, Hochmut. Ja, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Hochmut. Neid. Ich meinte Hochmut, glaube ich. Neid finde ich so mittel. Zorn finde ich gut, Trägheit finde ich gut, Habgier finde ich gut, Völlerei finde ich gut und Wollust finde ich auch gut. Also ich mache 5 out of 7 und du? Ich glaube, Habgier ist mir nicht so wichtig. Und Hochmut auch nicht. Also auch 5. Aber Neid schon, oder was? Nee, Neid auch nicht. Also 4. Ja. Die aber richtig. Alrighty. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil du überhaupt nicht träge bist. Ich bin viel träger als du. Trägheit auch nicht. Oh. Bitte, weiter. Ich kann aber nicht lesen, weil dieses großartige Lied im Hintergrund läuft. Aber die Hexen verachten aus großer Bosheit den Glauben und die Sakramente des Glaubens, wie mehrere gestanden haben. Logisch. Hier, persönliche Anekdote, keine gute Evidenz. Antwort: Das Böse, welches von den heutigen Hexen verübt wird, alles andere Böse, was Gott je hat geschehen lassen, nach dem, was im Titel der Frage berührt wird, übertrifft, und zwar bezüglich der Sünden, die in Verkehrtheit der Sitten geschehen, mag es auch anders sein mit Sünden, welche anderen theologischen Tugenden entgegengesetzt werden. Das kann auf dreifachem Wege gezeigt werden. Was sind denn so die theologischen Tugenden? Außer Scheiße labern, Kinder schänden, Wulle-Wulle über Kekse machen und komplett nutzlos sein wie ein Lolli, der nach Scheiße schmeckt. Ich glaube, freistehende Badewannen für 200.000 Euro. Waren. Ah, ja, ja. Erstens im Allgemeinen durch Vergleichung ihrer Werke ohne Unterschied mit irgendwelchen anderen Lastern in der Welt. Okay. Also Marshmallow essen vergleichen mit einen Hund treten. Das ist lustig. Nein, es ist nicht. Aber ein bisschen schon. Hexe. Zweitens, im Besonderen, durch Vergleichung mit den Arten des Aberglaubens, nachdem mit dem Teufel geschlossenen Pakte, wie dieser auch sei. Drittens, durch Vergleichung derselben mit den Sünden der bösen Engel oder der ersten Eltern. Also, da können wir jetzt doch gleich mal die Marshmallow-Sünde durchchecken, ob die hexenworthy ist. Ja. Ist die so schlimm wie... Himmel, Herrgott, sagt Simon, kann das bitte aufhören? Also, das erste ist vergleichen... Bring mich jetzt bitte um. Bitte. Nicht so. Mit einem Bolzenschussgerät. Ach so. Irgendwas, was schnell geht. Okay. Da würde ich einen Beat mit deiner Mutter im Stringbikini anbieten. Witzig. Zack, Tothirnschlag. Zip. Ich hätte einen Witz mit posttraumatischer Belastungsstörung lustiger gefunden. Ah. Das sind die besten. Warum Pornomusik? So als Untermalung. Okay. Ich habe jetzt keine Lust, das mit den Marshmallows durchzuexerzieren. Ja. Das wäre auch eh in die Boxe gegangen. Ja, keine Ahnung. So, du bist wieder dran. So, was hatte ich mir noch notiert? Also hier mal so, ne? Jetzt wissen wir ja, wer alles Hexen sind, bla bla bla. Jetzt kommen wir mal von der Art, das gotteslästerliche Hexenhandwerk zu betreiben. Oh, geil. Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung. Die Art aber, ihr gotteslästerliches Handwerk aufgrund eines ausdrücklichen Treuepakts mit den Dämonen zu betreiben, ist verschieden, da auch die Hexen verschieden bei der Ausübung ihrer Hexereien zu Werke gehen. Das wissen wir ja von Bibi Blocksberg schon. Die musste ja immer so schlecht gereimte Formeln sagen und dann am Ende das mit Hex, Hex, so wie Enter. Hex, ja. Hex war im Prinzip Enter bei Bibi Blocksberg. Das stimmt. Und wenn die Enter-Taste nicht gedrückt hat, also nicht Hex, Hex gesagt hat, dann gab es auch nicht diese Triangel. Eigentlich wäre es auch witzig, wenn das Bestätigungsgeräusch für die fertig ausgesprochene Zauberformel so wie auf diesem Flughafen wäre. Bum, bum, bum. Du meinst Köln-Bonn? Zum Bleistift. Wieso? Echt, hast du gerade zum Bleistift gesagt? Ja, na klar. Ich sage auch Teflon. Das Teflon klingelt. Schade, dass die Leute deinen Gesichtsausdruck gerade nicht sehen können. ja. Oder tschö mit Ö. Oder Wirsing. Hm. Du machst ja kein Wirsing, aber ist Wirsing ein durchaus leckeres Gemüse. Wirsing. Eishockey? Wirsing? Eishockey. Jetzt aber doch mal, also wer sagt denn, dass es anders geht als mit der Hex-Enter-Taste? Du kennst doch keine anderen Hexen, oder? Ja, aber das lese ich ja jetzt vor. Hoffe ich jedenfalls. So, also, um dies zu verstehen, ist zuerst zu bemerken, wie die Hexen in dreifacher Art auftreten, wie im ersten Teil des Werkes festgestellt ist, nämlich solche, die schädigen, aber nicht heilen können, solche, die heilen, aber aufgrund eines besonderen Paktes mit dem Teufel nicht schädigen und solche, die schädigen und heilen. Ebenso gibt es auch unter den Schädigenden eine erste Klasse, in welcher alle die Hexen sind, welche alle übrigen Hexereien auszuführen vermögen, welche die anderen nur zum Teil vollbringen. Aber wieso sollte denn die zweite Klasse... vernichtenswert sein. Ich weiß super. Nicht, vielleicht ist das ja gar nicht so. Oder das ist dann einfach so im Sinne von, ja, schon, die sind zwar nett, aber in der Bibel steht ja, du sollst eine Hexe nicht am Leben lassen. Und dann hat man also auch eine Chance, die weisen Kräuterfrauen, die also im Prinzip nichts gemacht haben, außer Leuten zu helfen, die wurden auch schön gleich mit vernichtet. Weil geht ja nicht, dass eine Frau mehr weiß als so ein Pfaffe, der ja den Großteil seines Tages mit Fressen, Saufen und Rumliegen verbringt. Nein, du hast noch vergessen, kleine Kinder vergewaltigen. Ich glaube, das mussten die damals nicht. Die haben doch da Glas einfach offen mit Frauen oder so gemacht, oder? Und dann gesagt, ja, nee, das stimmt nicht. Okay. Da gab es ja noch kein Internet. Also das heißt, die Nonne... Die waren dann noch nicht voll vernetzt? Die sind dann einfach zum Nonnenkloster gegangen, haben eine Runde versteckt die Wurst gespielt und sind zurückgegangen. Und da hat keiner getwittert, hey, gerade war der Frater Knickerbocker bei mir und hat... Aber sie war ja auch beim Frater Knickerbocker, das würde auch den Tatsachen nicht entsprechen. Nein, wenn der Knickerbocker in das Nonnenkloster geht, dann kann die Nonne nachher nicht twittern und sagen, ja hier. Ach so, ich dachte, die Nonne wäre beim Frater gewesen. Nein. Also, ne, das heißt, unter den Schädigenden eine erste Klasse, in welche alle die Hexen sind, welche alle übrigen Hexereien auszuführen, blablabla. Wo also ihre Weise beschrieben wird, ist zugleich Klarheit geschaffen über die anderen Arten. Es gehören aber dahin diejenigen, die gegen die Neigung der menschlichen Natur, ja aller Tiere, die Kinder der eigenen Art verschlingen und zu verzehren. Natürlich, ne? Das gab's ja auch immer, dass die Hexen Kinder fraßen. Vielleicht haben die, wie alt sind die Grimmschen Märchen? Gab's die da schon? Haben die dann das irgendwie versehentlich gelesen? Oder? Ich weiß nicht. Und das ist die schlimmste Sorte, was Hexenwerk betrifft. Sie sind es nämlich, die sich auch mit den unzähligen anderen Schädigungen befassen. Pimmelberghexen zum Beispiel. Hm. Sie nämlich schicken Hagel, Schlag, böse Stürme und Gewitter verursachen. Hachelslach? Bitteschön. Unfruchtbarkeit an Menschen und Tieren, bringen auch die Kinder, die sie nicht verschlingen, den Dämonen dar, wie oben steht, oder töten sie sonst. Doch dies. Das hat zwar keiner je gesehen, aber nun. Das ist trotzdem so. Ja, das habe ich schließlich von jemandem gehört, der das von jemandem gehört hat, der ein Alkoholproblem hat. Und deswegen müssen wir die jetzt töten. Und mehrfach im Suff die Kellertreppe auf den Kopf gefallen ist. Ich? Das reicht doch als Begründung. Mhm. Ja. Oder sie sonst töten. Doch dies trifft nur die Kinder, die nicht durch das Nass der Taufe wiedergeboren sind. Wenn sie jedoch, wie sich zeigen wird, auch Wiedergeborene verschlingen, dann geschieht das nur mit Zulassung Gottes. Ja, wie perfide. Geil. Also das heißt, die Kinder, die von den Hexen gefressen werden, aber ungetauft sind, da ist das böse, wenn die das machen. Nee, warte. Doch. Nee, dann ist das auch ohne Zulassung Gottes. Aber wenn ein getauftes Kind von der Hexe gefressen wird, dann weiß der liebe Gott das, weil das Kind ist ja sozusagen dem Club beigetreten, in dem der Kinderschänder vom Amt entsprechend irgendwie brackige Brühe über die Birne geschüttet hat und gesagt hat, so, du bist jetzt hier im Club der Idioten. Und falls dich jetzt eine Hexe frisst, dann ist Monsieur da oben im Bilde. Ja, aber das heißt Zulassung, das heißt, das ist okay. Dann muss man die ja nicht bestrafen. Ja, doch wegen dieser, du darfst deine Hexe nicht am Leben lassen, Sache. Man weiß es. Oh. Sie verstehen auch Kinder, die am Wasser spazieren gehen, das ohne dass es so einer sieht. Das ist dieses verrückte Haus bei Asterix und Obelix, wo ja. Die da so von A nach B gejagt werden mit lauter bürokratischen kleinen Zettelchen. Genauso ist das da. Alles muss exakt in diese bescheuerte Bürokratie reinpassen. Ja, und dann auch die Belege sind sehr gut. Mhm. Jetzt wird es irgendwie komisch. Sie verstehen auch Kinder, die am Wasser spazieren gehen, ohne dass es einer sieht, vor den Augen der Eltern in das Wasser zu werfen. Achso, das sind dann so Kinder, die ins Wasser fallen, einfach weil die blöd sind, weil es Kinder sind, die einfach keine Körperkoordination haben. Und dann sehen die Eltern, wie das Kind ins Wasser fällt. Und wenn man dann zum Beispiel die Nachbarin scheiße findet, sagt man, die hat unser Kind ins Wasser geworfen, während wir zugeguckt haben. Ja, weil der Hansus Georgus ja hochbegabt war. Und das kann man ja. Das ist genau das gleiche Muster wie heute. Die Rosse unter den Reitern scheu zu machen, von Ort zu Ort durch die Luft zu fliegen, körperlich oder nur in der Vorstellung, die Geister der Richter und Vorsitzenden zu bezaubern. Ne, hat man auch gleich die Begründung mit drin, falls dann irgendeiner von den Prozessbeteiligten sagt, ja, aber so richtig Sinn ergibt das ja nicht, was ihr da erzählt. Und sagt, ja, natürlich sagst du das. Die Hexe hat ja auch gerade deinen Geist bezaubert. Mhm. Aber merkt keiner das Muster außer mir? Das Kind ist einfach nur kackenblöd, aber die Eltern finden das sehr hochbegabt und behaupten, deswegen, ja, wissen das ist wir. Nicht von alleine das runtergefallen, wissen sondern wir. Das gibt's auch heute noch genau so. Ja, stimmt. Genau so. Das ist sicherlich eine häufig bemerkte Parallele. Die Geister der Richter und Vorsitzenden zu bezaubern, dass diese ihnen nicht schaden können, sich und anderen auf der Folter Verschwiegenheit zu bewirken, die Hände derer, die sie fangen wollen, und ihre Herzen mit gewaltigem Zittern zu treffen, das andere Verborgene zu offenbaren, auch die Zukunft vorherzusagen nach des Teufels Unterweisung, was jedoch auch eine natürliche Ursache haben kann. Ach so, wie denn? Was denn? Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel zu sagen, ja, wenn ich den Blumentopf hier fallen lasse, fällt der nach unten. Und dann passiert es wirklich, könnte natürlich auch daran liegen, dass die Hexe nicht die Zukunft vorhersagen kann, sondern eben, weil... Mann, du bist so klug. Ich fühle mich ein bisschen dumm. Ja, gerade. Ja, ja. Das stimmt nicht. Ich fühle mich sehr klug. Ja, deswegen solltest du auch mal lieber vorsichtig sein, dass der Herr Kramer nicht mal irgendwann nachts bei dir klingelt. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch quasi eine Kräuterfrau. So, also, das ist ja mein Job. Wegen des Geruchs? Ach so. Du bist unmöglich! Ach so, ich dachte jetzt, wegen deines Jobs natürlich. Du hast ein rotes Auge, okay? So, gegeben. Die Leute sehen nicht, wie vorwurfsvoll du mich jetzt anstarrst. Großartig. Ja, Abwesendes wie Gegenwärtiges zu sehen, den Sinn der Menschen zu ungewöhnlicher Liebe und Hass zu wandeln, bisweilen, wenn sie wollen, durch Blitzschlag gewisse Menschen beim Scheißen töten oder auch Tiere zu töten, die Zeugungskraft oder auch die Fähigkeit, das Beilager zu halten, wegzunehmen. Frühgeburten zu bewirken, die Kinder Mutterleib durch bloße äußerliche Berührung zu töten, bisweilen Menschen und Tiere dadurch den bloßen Blick durch den bloßen Blick, ohne Berührung zu behexen, der böse Blick, kennen wir ja, und den Tod zu bewirken, die eigenen Kinder, den Dämonen zu weihen. Kurz können, wie vorbemerkt, alle Verderbliche, was Hexen nur zum Teil bereit können, ausführen. Einfach alles. Und Hugh Jackman, falls Gottes Gerechtigkeit derlei zulässt. Das gefällt mir sehr gut, dass da also eine Beschreibung drin ist, dass du einfach sagen kannst, wenn du mal wieder irgendwie vorzeitig ejakulierst oder keinen hochkriegst, oh, das ist mir noch nie passiert. Ja. Das muss diese Hexe gewesen sein. Ein echter Bezug zur Jetztzeit ist übrigens nicht die hochbegabte Kinder, sondern in Afrika, wo das noch ganz genauso läuft, wo man also alle, wo jede mögliche irgendwas, was schief gehen kann. Also dein Angelhaken bricht ab, du schießt daneben beim Jagen, weiß ich nicht, du hast Durchfall, dir bricht ein Zehennagel ab, irgendwas wird immer auf Hexerei, immer auf schwarze Magie geschoben und dann muss also die Quelle ausgemacht werden und deswegen... Betroffenheitscontent. Gibt es da immer noch diese klugen Leute. Aber das finde ich richtig schön, dass da auch wirklich explizit das drinsteht, ja, dass ein Mann nicht mehr ficken kann und das dann auf die Hexe schießt. Ja, sicher. Das ist wieder ein weiterer Bezug zur heutigen Zeit. In den USA hat man dann das Ziel, also das konkrete Ziel Hexe, obwohl es da ja bis in die Neuzeit Hexenverbrennung gab, hat man dann sublimiert zu irgendwem, der schuld ist. Also das ist jetzt kein Kräuterweiblein mehr, sondern irgendwer. Das heißt, du bist in den USA nie selber schuld. Das heißt, du kannst jeden wegen allen verklagen. Ja, also wenn du zu doof bist, wenn du dir als allererstes den lava-heißen McDonald's-Kaffee auf den Schritt schüttest und dich verbrennst, bist nicht du schuld, weil es ist ja jemand anders schuld. Ja, das Beste. Oder wenn du auf die Fresse fliegst und da nicht so ein Neonschild war, Achtung Stufe, weil du einfach zu blöd bist, um selber zu gucken, ob da vielleicht eine Stufe bist du nicht schuld, sondern jemand anders ist schuld. Ja, sicher. Also das heißt, dieses, wenn du dann quasi 400 Pfund wiegst und so ungefähr so fit bist wie so ein Rotzfleck, der die Wand runterläuft und dann einfach keine sexuelle Potenz mehr hast, weil deine Gefäße atrophiert sind und entsprechend atrophiert vor allem nicht mehr potent bist, ist natürlich jemand anders schuld. Hypertrophiert, nicht atrophiert. Ja, egal. So. Das wissen die in jene oberste Klasse gehörigen Hexen auszuführen, aber nicht umgekehrt. Das jedoch ist allen gemeinsam, dass sie mit dem Dämon fleischliche Unflätereien treiben. Nice. Ich will auch fleischliche Unflätereien treiben. Schon wieder? Ist heute Morgen schon so breitbeinig gegangen, aber... Oh Gott, das gehört nicht hierher. Ihr habt aber übrigens das Jesuslied gesungen. Welches Jesuslied? Gott, du bist so gut. Meinst du etwa das Jesuslied? Ja. Der Effekt lässt auf sich warten. Du meinst das hier? Du, der Herr, der neues Leben schafft. Zeig uns deine Größe her. Oh, Jesus, oh, oh. Jesus, oh, oh. Ja. Wo ist Olala? Also mit dem Dämon fleischliche Unflätereien treiben. Nice. Aus ihrer Art, ihr Hexenhandwerk zu betreiben, soweit sie der ersten Klasse angehören, kann jeder leicht die Art der anderen Hexen entnehmen. Findest du nicht, du solltest mal, um einen unserer Hörigs zu würdigen, jetzt so ein Toffee essen? Ja, ich schmecke zwar nichts davon, aber trotzdem für dich, Michael S., du altes Hörig, werde ich jetzt der Todsünde der Völlerei huldigen und ein köstliches, nach irgendwas schmeckendes Toffee. Der Mann hatte gestern übrigens ein lustiges Abendessen. Ich filmte das. Er hatte ein Brot mit gebratener Paprika und Karotte und darauf Sour Cream. Grafschaft. Es waren auch noch gebratene Mettenten drauf. Mhm. Sour Cream, Grafschafter Goldsaft, Marmelade, Gummibärchen, Erbsen. Mhm. Ich wollte Claudia einfach nur beweisen, dass ich wirklich nichts geschmeckt habe. Ja, das habe ich schon zu dem Zeitpunkt geglaubt, als er meinen Erbsensalat gegessen hat. Niemand mag Erbsen. Jeder liebt Erbsen. Aber das wäre unter normalen Umständen niemals. Und ich habe wirklich absolut nichts geschmeckt. Ich nehme an, dass das ziemlich widerlich war, was ich da gegessen habe, aber es hat nach Pappmaché mit Pappmaché losgeschmeckt. Und wenn ich an Gott glauben würde, hätte ich in dem Moment ein bisschen dafür gebetet, dass mitten im Abbiss der Geschmackssinn wiederkommt. Weil, wie wir sehen, Claudia eine missgünstige Hexe ist, die mir nur das Schlechte wünscht. Nein, aber es wäre so lustig gewesen. So lustig wäre es gewesen. Danach hätte ich auch dafür gebetet, dass du 100.000 Euro als Entschädigung kriegst. Das ist eine Menge Holz. Ja. Okay. Achso, ich dachte, jetzt kommt Dämonenporno-Musik. Solche Hexen aber gab es unlängst vor 30 Jahren in der Nachbarschaft von Savoyen nach der Berner Herrschaft zu, wie Nieder in seinem Formicarius erzählt, jetzt aber in der Lombardei nach der Herrschaft des Herzogs von Österreich zu, wo der Inquisitor von Como, wie im vorherigen Teil gesagt ist, in einem Jahr 41 Hexen einäschern ließ. Und zwar war das auch das Jahr des Herrn etc. 85. Er ist auch jetzt noch immer eifrigst mit Inquirieren beschäftigt. Ja, und dazwischen holt er sich jedes Mal mindestens viermal einen runter. Ja, ne? Die Art aber des Bündnisses mit dem Teufel ist eine doppelte. Einmal feierlich, mit ebenso feierlichem Gelübde, dann privatim, was zu jeder Zeit und jeder Stunde mit dem Dämon geschehen kann. Die erste feierliche Art geschieht, wenn die Hexen an einem festgesetzten Tage nach einem bestimmten Sammelplatze kommen, zum Beispiel zur Walpurgisnacht, nicht wahr, dem Blocksberg, wo sie den Teufel in angenommener Menschengestalt sehen und während er sie zur Treue gegen sich ermahnt, gegen zeitliches Glück und langes Leben empfehlen ihm die Anwesenden die aufzunehmende Novize. Findet der Dämon, dass die Novize oder der Schüler geneigt ist, den Glauben und den allerchristlichsten Kult zu verleugnen und die dicke Frau, so nennen sie die allerheiligste Mutter von Claudia, Jungfrau Maria, und die Sakramente nie mehr zu verehren, dann streckt der Dämon die Hand aus und ebenso die Novize oder der Schüler und diese versprechen mit Handschlag, dies zu halten. Nachdem der Dämon diese Versprechung empfangen hat, fügt er sofort hinzu, yo, sup, man? Ich meine, das genügt noch nicht. Und wenn der Schüler fragt, ain't nobody got time for that, was dann noch weiter zu tun sei, fordert der Dämon nach der Huldigung, die darin besteht, dass der Novize oder Schüler mit Leib und Seele für alle Zeit ihm angehöre und nach Kräften auch andererlei beider Geschlechts zu gewinnen suchen wolle. Sup, bitch, bitch, please. Dann fragt er, haben wir noch Peps? Ich schwöre, wenn mein Cousin da wäre, wir würden ihn so peppen. Endlich fügt er noch hinzu, sie sollten sich salben aus den Knochen und Gliedern von Kindern, und zwar besonders von solchen, die durch das Bad der Taufe wiedergeboren sind, bereiten, wodurch sie alle ihre Wünsche mit seinem Beistand erfüllt sehen würden. Geil, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Wer hat sich denn dieses kranke Ritual ausgedacht? Das haben bestimmt mehrere Hexen unabhängig voneinander berichtet. Ja. Hier kannst du uns ein bisschen was darüber mitteilen. Ah. Was sie sonst so können. Ah, hier geht es um niederländischen Brotaufstrich. Spekulos? Nee, Hachelslach. Kennst du das? Ja. Über die Art, wie sie Hachelslach und Gewitter zu erregen und auch Blitze auf Menschen und Haustiere zu schleudern pflegen. Was ist dein gottverdammtes Problem? Sie hatte eben rote, jetzt gelbe, jetzt grüne Schuhe. Ja, sie hat offenbar keinen sehr guten Schuhgeschmack. Ich habe auch ein paar rote Schuhe. Eines von Peter Kaiser. Die sind wunderschön und sehr bequem. Aber sonst habe ich ausschließlich schwarze oder weiße Schuhe. Verstehe. Ein paar weiße Schuhe. Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Doch, das habe ich noch. Klar, von der Hochzeit. So. Kapitel 15. Endlich, dass die Dämonen und ihre Schüler solche Hexentaten an der Erregung von Blitzen, Hagelschlägen und Gewittern zeigen können. Und zwar bezüglich der Dämonen nach der Erlangung der Macht von Gott oder mit seiner Zulassung bezüglich der Schüler. Das beweist die Heilige Schrift Job 1 und 2, wo der Dämon nach Erlangung der Macht von Gott sofort dafür sorgte, dass die Sabäer 500 Ochsen und 500 Eselinnen wegführten. Weißt du Bescheid. Dann ein vom Himmel fallendes Feuer, 7000 Kamele verzehrte, endlich auch 7 Söhne und 3 Töchter, durch einen gewaltigen Wind und den Zusammenbruch des Hauses den Tod fanden und immer viele Knaben, das heißt Diener, umkamen, ausgenommen einen einzigen, der es meldete. Auch dafür sorgte, dass der Leib des heiligen Mannes überall mit einem ganz schlimmen Geschwür geschlagen wurde und sein Weib und 3 Freunde ihn schwer beunruhigten. Das ist einfach die geilste Geschichte der Welt. Das ist so, wie wenn in deinem Leben passiert einfach nichts Gutes, deswegen erzählst du einfach das, was bei Sims passiert ist und verkaufst das so, als wäre es dein eigenes ja. Leben. Und genauso macht er das hier auch. Der hat bestimmt zu lange Sims auf Papyrus gespielt und ja. Jetzt das alles erzählt. Auf jeden Fall ist wichtig, dass immer jemand anders schuld ist. Ja. Auch der heilige Thomas sagt in seiner Postille über Job. Man muss notwendig gestehen, dass mit Gottes Zulassung die Dämonen eine Störung der Luft herbeiführen. Diese Stimme macht mich derartig aggressiv. Ich mache alles aggressiv. Oh, oh. Alles daran macht mich aggressiv. Mach das bitte weg. Oder ich errege die Lüfte hier. Kannst du das? Kannst du Blitz aus deinem Arsch schießen? Ja. Ich hoffe, der Typ hasst sich. Er hasst sich hoffentlich von morgens bis abends, dass er mit sowas sein Geld verdient. Solche Leute haben einfach keine Daseinsberechtigung. Ach so. Wieso denkt er, dass er damit zum gesellschaftlichen Fortgang irgendwas beiträgt? So wie du? Ja, mache ich. Was denn? Studieren und dann reich werden und die Welt retten. Ach so. Aber mit sowas macht man einfach nur Leute kaputt und wütend. Ach so. Und versaut die Jugend. Ach das. Ja, also Dämonenschüler eine Störung der Luft herbeiführen, Winde erregen und machen können, dass die Luft stinkt, das Feuer vom Himmel fällt. Wiewohl nämlich die körperliche Natur weder guten noch bösen Engeln auf den Wink gehorcht, Formen anzunehmen, sondern Gott dem Schöpfer allein, so ist doch bezüglich der örtlichen Bewegung die körperliche Natur dazu geschaffen, einer geistigen Natur zu gehorchen. Die Begründung dafür ergibt sich am Menschen. Denn auf bloßen Befehl des Willens hin, der subjektiv in der Seele ist, bewegen sich die Glieder, um das vom Willen angeordnete Werk auszuführen. Was auch immer also durch bloße örtliche Bewegung geschehen kann, das können nicht allein Gute, sondern auch Böse durch ihre natürliche Kraft tun, wenn sie nicht göttlicherseits gehindert werden. Das heißt, die schlimmste Entwicklung, die für diesen Typen denkbar war, war, dass das Konzept der Nervenbahnen erläutert ja, wurde. Das kennt man ja. Winde aber und Regen und andere derartige Störungen der Luft können aus der bloßen Bewegung der aus der Erde und dem Wasser losgelösten Dämpfe gemacht werden. Daher genügt zur Bewirkung von derlei die natürliche Kraft des Dämons. Soweit Thomas. Ist das Roberto Blanco? Alte Gags. Ja. Witches of East End kann ich nur empfehlen. Das ist eine gute Hexenserie. Aha. Ja, weil die so gut aussehen. Das macht Spaß. Und es ist eine schöne Liebesgeschichte. Kann ich nur lachen. Das Übel nämlich, was in der Welt uns Duldern zustößt, pflegt Gott durch seine Dämonen, gleichsam seine Folterknechte, mit Recht zu verhängen. Ja. Das heißt, Gott beauftragt die Dämonen. Ja, ja. Das ist ja, dass der Typ ein Sadist ist und ein Motherfucker, ist doch klar. Ja, aber wieso? Guck mal, wenn er die Dämonen beauftragt und die Dämonen brauchen als Exekutive die Hexen, wieso dann die Hexen bestrafen? Weil die ganze Geschichte ist doch masochistische Dummscheiß-Kackscheiße. Du wirst geschaffen mit einem freien Willen und wenn du den nicht benutzt, um den lieben Gott zu lieben, für den es keinerlei Evidenz gibt, dann kommst du in die Hölle. Jetzt willst du noch mehr. Das ist doch kein Wunder, wenn er dann, um Leute, die das dann tatsächlich, die sich dazu durchringen können, ihn zu lieben, ein bisschen vom Weg abzubringen, damit es einfach nicht so langweilig wird. Daher sagt auch die Glosse über jene Stelle, Psalm 105, er rief den Hunger auf die Erde und zermalmte das ganze Firmament des Brotes, folgendes. Diese Übel erlaubt Gott durch böse Engel, die derlei vorgesetzt sind. Er ruft also den Hunger, das heißt den Hunger der dem Hunger vorgesetzten Engel. Es könnte auch das angeführt werden, was oben bei der Frage bemerkt ist, ob die Hexe immer bei der Antuung von Behexungen mit Dämonen zusammenzuwirken haben, wo von der dreifachen Schädigung die Rede ist und wie bisweilen die Dämonen ohne die Hexer verschiedene Schädigungen antun. Mit den Hexen aber lieben die Dämonen den Menschen mehr zu schaden, deshalb weil Gott dadurch mehr gereizt wird und ihnen daher mehr Befugnis zu strafen und zu treffen eingeräumt wird. Und logisch. Warum? Man muss unbedingt diese Spotify-Spree, die du hier fährst, die muss man echt mal unterbrechen. Das ist nicht gut. das reicht. Ja, reicht es dir schon? Nee, also da gibt es jetzt nichts mehr Substanzielles rauszuholen. Du kannst mir gerne noch eine andere Stelle geben. Hallo, ich will noch weiterlesen, aber eben was anderes. Ja, dann. Wie viele haben wir denn noch so? Ja, das ist jetzt das Letzte, was ich rausgesucht habe. Okay. Da geht es mal wieder um die Zeugungskraft. Heilmittel für die mit ungewöhnlicher Liebe oder ungewöhnlichem Hass behexten. Wie die Behexung an der Zeugungskraft, so wird die Liebesraserei und der Hass im Willen verursacht. Es frommt von deren Ursache und dann, soweit es möglich ist, von deren Heilmitteln zu handeln. Liebesraserei also oder ungewöhnliche Liebe des einen Geschlechts zum anderen kann aus einer dreifachen Ursache hervorgehen. Er hat so mit dreifachen Sachen oder irgendwie. Manchmal aus. Wie war das nochmal von der dreifachen Wurzel zur Ursache des zureichenden Grundes oder so? War das nicht Schopenhauers Dissertation? Vierfache Wurzel. Ich bin so klug! Ich lese nur das mit drei Wörtern! Mehr kann ich nicht! Ich lese gerade Sturmhöhe. Bin schon fast fertig. Also nichts mit drei Wörtern. Oh! Ich lese es auch auf Englisch. Nicht schlecht. So, bin sehr klug. Ich bin sehr klug! Toll, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. So. Manchmal aus bloßer Unvorsichtigkeit der Augen, manchmal infolge der Versuchung seitens der Dämonen allein, manchmal infolge Behexung seitens der Nigromantiker und Hexen. Oh, Nekromantie! Nice! Und der Dämonen zugleich. Ich muss ja sagen, dass ich bei den ganzen Fantasy-Sachen immer die Untoten am besten finde. Ich habe bei Warhammer eine Untoten-Armee. Die gibt's gar nicht mehr, aber ich spiele die trotzdem noch. Und wer mit mir Warhammer spielt, der muss damit leben, dass ich die Untoten spiele. Ich habe schließlich ein Amiibo von den Untoten. Hm. Außerdem sind das immer irgendwie die coolsten. Die Nekromanten. Das sind so die Nerds aus der Fantasy-Szene. Die irgendwie immer am Rande stehen, marginalisiert werden und am Ende bringen sie alle um, weil sie es können. Und die haben nicht so was Langweiliges wie die Firma. Nerds bringen am Ende alle um. Ja, so wie der Steve Jobs. Das war auch immer so ein Arsch. Und dann hat er am Ende die Firma Apple gegründet und jetzt die ganze Welt verpestet damit. Dein Auge ist ganz arg rot. Mhm. Hast du eine Unvorsichtigkeit der Augen? Wahrscheinlich. Manchmal aus bloßer Unvorsichtigkeit der Augen. Das ist der erste Grund für diese Liebeshexerei. Der zweite ist manchmal infolge der Versuchung seitens der Dämonen allein. Und das dritte manchmal infolge Behexung seitens der Nigromantiker und Hexen und Dämonen zugleich. Nigromantie. Hier steht Nigromantik. Bitte schön. Plata, Verata, Nektu. Du musst jetzt nicht Harry Potter zitieren. Ja. Ich hoffe, alle haben gehört, wie ich leben muss. Das hält dieses Wesen tatsächlich für Harry Potter. Ich habe einen lustigen Scherz gemacht, du. Und hörst du irgendwem lachen außer dich selber, wie immer? Das ist immer so, du weißt das. Du hast einfach kein Herz. Du hast kein Herz. Und ich bin zu verbraucht und zu kaputt und zu alt, um jetzt noch einen Lachanfall zu kriegen. Zu zerstört. Haben wir Glück gehabt. Von der ersten Art spricht Jakobus 1. Ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das stimmt nur, wenn man Syphilis kriegt. So verliebte sich Sichern in Dina, als er sie ausgehen sah, um die Weiber jener Gegend zu sehen. Raubte sie und schlief mit ihr, um seine Seele schmolz mit ihr zusammen. Genesis 34. Nach der Glosse trifft es sich so bei einer schwachen Seele, wenn sie mit Hintansetzung der eigenen Geschäfte sich um Fremde kümmert. Sie wird durch den Umgang verführt und wird eins mit dem Unerlaubten in der Einigkeit der Zustimmung. Zweitens, also das war jetzt hier nur, du siehst eine, findest die geil und bummst die. Jo. Dass sie aus Versuchung durch Dämonen hauptsächlich geschieht. So verliebte sich Aman in seine sehr ansehnliche Schwester Tamar und war so sehr in sie vernarrt, dass er infolge der Liebe zu ihr krank wurde. 2. Samuelis 13. Denn er konnte im Herzen nicht gänzlich so verderbt sein, dass er zu einer solchen Schandtat von Hurerei verschritt, wenn er nicht schwer vom Teufel versucht worden wäre. Ist klar, ne? Also, du kannst nicht einfach nur ein Arschloch sein. Das geht nur, wenn du auch den Teufel, ne? Von dieser Art Liebe ist auch das Buch der Heiligen Väter voll, welches berichtet, Jegliche Versuchung, auch die der fleischlichen Diebe, hätte sich ihnen in der Wüste entzogen. Einige jedoch wurden mehr, als man glauben kann, von der Liebe zu Weibern versucht. Daher auch der Apostel 2. Korinther 12 sagt, mir ist gegeben der Stachel meines Fleisches, der Engel des Satan, der mich mit Fäusten schlage. Ja, mit Fäusten schlagen sollte man den Schöpfer dieses Werkes auch posthum noch eine ganze Weile. Übrigens, kleine Pro-Info am Rande, ich glaube, dass der grundsätzlich auch massive Probleme mit Frauen hatte. Wahrscheinlich auch. Was? In der katholischen Kirche? Nee, auch so. Ich glaube, die Mutter hat ihn ein paar Mal öfter fallen lassen oder nicht genug die Brust gegeben oder irgendwas, der auch immer dafür Probleme hatte. Oder zu viel die Brust. Aber der ist sogar so weit gegangen, ein etymologisches, wie sagt man, Kabinettstückchen abzuliefern, das an Dummheit seinesgleichen sucht. Das Wort Femina setzt sich nach seiner Auffassung zusammen aus den Worten Fes, also Glauben aus dem Lateinischen, und Mina, also im Sinne von minus weniger. Mhm. Also die Frau ist weniger gläubig. Ja. Das soll aus dem Wort hervorgehen. Wo kommt es denn eigentlich her? Ich weiß es eigentlich, die Sache. Keine Ahnung, aber das ist einfach aus dem Arsch gezaubert. Ja, sicher. Nein, aber ich meine so... Die Leute können nicht sehen, dass du gerade Kopftisch machst. Ja. Drittens dazu, dass Liebeswahnsinn hervorgeht aus Behexungen seitens der Dämonen, der Hexen und Dämonen. Wo sind jetzt die Nekromantiker hin? Nekromanten. Ist zu sagen, dass die Möglichkeit dieser Behexung oben in den Fragen des ersten Teiles, ob die Dämonen durch die Hexen die Sinne der Menschen zu Liebe oder Hass wandeln und zu Reizen imstande seien, ausführlich hergeleitet, auch durch verschiedene von uns gefundene Geschehnisse und Taten bewiesen wird. Ich habe das genau von jemandem gehört, dass das so war. Im Gegenteil, unter allen Behexungen wird das wegen seiner allgemeinen Verbreitung für gar bedeutend erachtet. Wenn nun jemand fragt, Peter ist rasend vor Liebe nach der und der etc., er weiß nicht, ist er nach der ersten, zweiten oder dritten Art behext worden? 1, 2 oder 3? Die letzte Chance ist vorbei. Ob du wirklich richtig stehst? So wird geantwortet. Hass zwischen Verheirateten mit dem Verbrechen des Ehebruchs kann zwar durch Betätigung der Dämonen entstehen, wodurch durch den Stachel der fleischlichen Begehrlichkeit der Liebe jemand so eingewickelt und entflammt wird, dass er durch keine Störung, Schläge, Worte oder Taten zum Ablassen gezwungen werden kann. Ebenso, wo jemand oft eine schönere Frau entlässt und einer ganz hässlichen anhangt. Ebenso, wo sie zur Nachtzeit nicht zu ruhen vermögen, sondern so von Sinnen sind, dass sie über alle möglichen Umwege zu wandeln haben. Vornehme Prälaten und andere Reiche werden sehr oft in solches Elend verwickelt. Und es ist dies jene weibische Zeit, von der, wie Vincentius in seinem Speculum Histor. Berichtet, Hildegardus vorhergesagt hat, dass sie nicht so lange dauern wird, als sie bisher bestanden hat, da schon die Welt voll ist von Hurerei. Unfläterei mit den Dämonen. Besonders bei den Vornehmen. Und was nützt es, von Heilmitteln zu schreiben, für die, welche von den Heilmitteln zurückschaudern? Trotzdem wollen wir, um dem frommen Leser Genüge zu tun, einiges kurz berühren betreffs Liebesraserei ohne Behexung. Ja, das scheint mir das Richtige zu sein. Avicenna stellt 7 Heilmittel, oder Avicenna, Avicenna, Avibums. Avicenna. Bums. Das ist ganz wichtig. Stellt 7 Heilmittel auf für den Fall, nämlich da die Liebe die betreffende Person krank sein lässt. Doch dient dies zu wenig unserer Untersuchung, außer insofern, als es mystisch einer matten Seele dient. Magie ist besiegt durch Wollen. Ja. Er sagt nämlich im 3. Buche, dass aufgrund der Veränderung des Pulses, und zwar bei Nennung des Geliebten, wenn dort die Wurzel der Krankheit gefasst wird, dann, wenn das Gesetz es duldet, durch die Ehe eine Vereinigung geschaffen werde, weil sie so geheilt werden, wenn der Natur gehorcht wird. Heißt das, wenn du krank bist vor Liebe, dann musst du den nur heiraten und dann erledigt sich das von ganz allein? Weil die Ehe alles zerstört und alles kaputt macht und man sich danach hasst und langweilig findet? Na, so ungefähr. Okay. Oder es finde Anwendung von Arzneien statt, über welche er eben dort handelt und lehrt. Oder der Kranke richte seine Liebe von dem Geliebten durch erlaubte Mittel auf etwas anderes zu Liebendes, was er dem Vorigen vorziehen muss. Und soll die Gegenwart des Geliebten fliehen, weil so der Geist abgelenkt wird. Mann, der ist ja richtig klug. Echt? Wenn du krank bist vor Liebe, dann musst du dich mit was anderem beschäftigen, was dir Spaß macht? Ja, so. Dafür muss man ein fucking Buch schreiben? Ist das dein gottverdammter Ernst? Oder auch, wenn der Kranke besserungsfähig ist, werde er geplagt und ermahnet, dass das Werk der Liebe das größte Elend sei. Oder es werden zu ihm Leute abgeordnet, die, soweit sie es mit der Wahrheit und Gott vereinbaren können, den Leib und die Verfassung und den Charakter des Geliebten unter hässlicher oder missgestalteter Verzerrung der Gesichter tadeln. So. Das ist sehr schön. Was ist das für eine Aktion? Oder letztens, derartige Verliebte sollten wenigstens in schwierigen Angelegenheiten und zerstreuenden Ämtern beschäftigt werden. Aber das ist ja jetzt bei denen ohne Behexung. Ja, ja. Wir wissen noch nicht, was man dagegen macht, wenn die behext wurden. Ja, das brauchen wir ja auch nicht großartig zu erörtern. Hm. Ich möchte nur ein bisschen was sehen, wie man, wie das denn jetzt geht mit den kaputt gehexten Penissen. Geil. Kaputt gehexte Penisse. Ja. Nice. Also, das hier ist vielleicht noch ganz interessant. Also, wir wissen ja jetzt schon, dass in diesen speziellen Nächten spezielle Hexen mit den Dämonen sich treffen und Unflätereien betreiben. Und jetzt zum Beispiel, wie in der Jetztzeit die Hexen mit den Inkubi fleischliche Handlungen verüben und wie sie dadurch vermehret werden. Bezüglich der fleischlichen Handlungen aber, die sie mit den Hexen als Inkubi in angenommenen Körpern verüben... worüber als eine Hauptsache gehandelt wird, ist nach dem Vorausgeschickten keine Schwierigkeit vorhanden. Es müsste denn jemand zweifeln, ob die gegenwärtigen Hexen auf solche Unflätereien erpicht sind und ob die Hexen aus diesen Unflätereien hervorgegangen sind. Zur Beantwortung dieser beiden Zweifel, und zwar des ersten, müssen wir sagen, was alles von den früheren Hexen ungefähr 1400 Jahre vor der Fleischwerdung des Herrn geschehen ist, ob sie nämlich schon in jener Zeit auf solche Unflätereien erpicht waren, wie die jetzigen Hexen, das ist unbekannt. Und zwar deshalb, weil die Geschichte niemals berichtet, was jetzt die Erfahrung gelehrt hat. Und außerdem frei erfunden ist. Natürlich. Dass es immer Zauberer gegeben und durch ihre schändlichen Werke sehr viel Schaden den Menschen, Tieren und Feldfrüchten erwachsen ist, ebenso, dass es auch Inkubi und Succubi gegeben hat, kann niemand bezweifeln. Ist dir mal aufgefallen, wie bescheuert dieses Video ist? Der die Geschichte eifrig studiert, da die Überlieferungen der Kanonis und Heiligen Väter sehr vieles über jene aus vielen Jahrhunderten zur Nachwelt gebracht und überliefert haben. So, meine lieben Freunde und Geschichtsgelehrten, da fällt mir auch der Buddler ein, der das hier bestimmt hört. Ich hoffe, ihr könnt das bestätigen. Ne? Also die Geschichtsschreibung beweist ja ohne jeden Zweifel, dass das so war. Das war also auch schon 1400 Jahre vor der Fleischwerdung vom Man on a Stick, dass da schon ganz schön Zinnober, Hexenzinnober war. Ich kann mich leider nicht ernst nehmen, solange die wilde Herzbuben im Hintergrund das Wort Winnie in den Sand ritzen. Ja, mit dir tanzt niemand mehr. Niemand auf der Welt. Boah, guck dir mal den an! Das ist doch nicht in Ordnung. Himmel. Ja. Und so weiter und so fort. Was es eben alles so gibt. Mhm. Ja. Mag auch der Unterschied bestehen, dass die Inkubi in den entlegeneren Zeiten den Weibern gegen ihren Willen nachgestellt haben, wie Nieder in seinem Formicarius und Thomas Brabantinus in seinem Buch De Univers Bono oder auch De Apibus sehr viel davon berichtet. Mit dieser Feststellung aber, weswegen übrigens diese Bücher nur ab 18 unter der Ladentheke verkauft werden, mit dieser Feststellung aber, dass die heutigen Hexen mit solchen teuflischen Unflätereien besudelt seien, stimmt nicht nur unsere Meinung überein, sondern auch die offenen Zeugnisse der Hexen selbst, die alles das glaublich gemacht haben, dass sie sich nämlich nicht mehr wie früher unfreiwillig, sondern freiwillig und zum Vergnügen in einer so scheußlichen Sache elender Knechtschaft unterwerfen. Oh, die alten Huren. Wie viele nämlich von uns in den verschiedenen Diözesen dem weltlichen Arme zur Bestrafung überlassen sind, besonders in der von Konstanz und in der Stadt Ravensburg. Oh. Ne? Das sind so die Sündenpfühle. Mhm. Wohnt da nicht deine Schwester? Ja. Ist Pfühle der Plural von Pfuhl? Offensichtlich. Stuhl, Stühle, Pfuhl, Pfühle. Ja, stimmt. Das ist immer so anwendbar. Maus, ich Mäuse, noch, ich Haus, Häuse. Gegen, ich warte noch auf das Gegenbeispiel. Hab ich gerade. Maus, nein, Mäuse, nein, Haus, Häuse. Nein, ein Gegenbeispiel, das den Wortstamm Uhl hat. Das muss nicht so sein. Doch. Nein. Gegenbeispiel? Lies weiter, ich such's raus. Ja, haben viele Jahre an solchen Umflätereien gehangen, einige vom 20., andere vom 12., noch andere vom 30. Jahre an, und zwar immer mit ganzer oder teilweise Verleugnung des Glaubens. Zeugen sind alle dortigen Bürger. Nicht einer fehlt, es sind alle dortigen Bürger, sind die Zeugen. Denn ohne die geheimen Bußfertigen... Fule ist der Plural! Ohne die geheimen Bußfertigen... Hallo, hallo, Fule ist der Plural, Fule, Fule, Fule. Nein. Doch. Nein. Doch! Nein. Wieso machst du das mit mir? Denn ohne die Geheimbußfertigen, die wieder gläubig geworden, sind in 5 Jahren nicht weniger als 48 dem Feuer überliefert worden. Halle fucking Julia! Doch war diesem nicht so geglaubt, als denen Glauben geschenkt wurde, die reuig umgekehrt waren. Also man sieht, die Unflätereien der Hexen, die sind daran schuld. Jetzt bin ich aber immer noch nicht dazu gekommen, zu sehen, wie das mit den Pimmelkaputt-Hexen geht. Ich weiß nicht, ob die so gerne darüber sprechen. So, jetzt endlich. Über die Art, wie sie die Zeugungskraft zu hemmen pflegen. Ja, damit können wir das dann noch abschließen, dieses traurige Kapitel. Echt? Du willst eine kurze Lesestunde machen? Ja, das ist ja eine Sonderfolge. Und wir haben, glaube ich, jetzt zur Genüge kundgetan, was für eine Qualität dieses großartige Werk hat. Aber wir müssen auch noch ein Fundstück haben. Nein. Doch. Ich habe aber kein Fundstück. Ich habe mehrere. Aber wir brauchen ein hexenorientiertes Fundstück. Das sollte kein Problem sein, lies du mal. Über die Art, wie sie die Zeugungskraft zu hemmen pflegen. Über die Art aber, wie sie die Zeugungskraft zu hemmen pflegen, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, als auch beiden Geschlechtern, kann der Leser aus dem, was oben in der Frage gesagt ist, ob die Dämonen durch die Hexen die Sinne der Menschen zur Liebe oder zu Hass wandeln können, unterrichtet sein, wo nach Lösung der Argumente eine spezielle Erklärung gegeben wird über die Art, wie sie mit Zulassung Gottes natürlich die Zeugungskraft zu hemmen imstande seien. Hier ist jedoch zu bemerken, dass eine solche Hinderung von innen und außen bewirkt wird. Innerlich aber geschieht sie durch jene zweifach. Erstens, wenn sie direkt die Erektion des Gliedes, die zur Befruchtung nötig ist, unterdrücken. Oh, das war die Hexe. Genau. Sorry, du bist nicht hässlich, das war die Hexe. Tut mir leid, dass du nur 2 und die besonders braun gefärbte Zähne hast. Hindert mich nicht daran, du bist sehr attraktiv. Auch deine 14 Kinder finde ich sehr gut. Ja, wobei, man will ja nicht sexistisch sein, ne? Das ist nur unsere sexy Nachbarins Schuld, dass das nicht geht. Beziehungsweise, das sagt dann wahrscheinlich die Alte selber. Die sagt dann, ja, ich weiß, warum du nicht kannst. Das ist wegen der Nachbarin, die sehr gut aussieht und Blumen gepflanzt hat. So ist es. Wenn sie direkt die zur Befruchtung nötig ist, unterdrücken. Und das möge nicht unmöglich erscheinen, da sie ja auch sonst die natürliche Bewegung in einem Gliede hindern können. Zweitens, wenn sie die Sendung der Geister zu den Gliedern... Was ist denn die natürliche Bewegung in einem Gliede? Ja, die können dir zum Beispiel den Arm steif hexen. Also ich dachte, die meinen das Glied. Nee, das ist ja nicht beweglich. Verstehe, sagt wer. Du solltest unbedingt mal so eine Art Anatomiebuch lesen. Zweitens, wenn sie die Sendung der Geister zu den Gliedern, in denen die bewegende Kraft ist, verhindern, indem sie gleichsam die Samenwege versperren, dass er nicht zu den Gefäßen der Zeugung gelangt oder nicht ausgeschieden oder ausgeschickt wird. Also Unfruchtbarkeit auch Schuld von den Hexen. Sicher. Äußerlich bewirken sie bisweilen Hinderung durch Zauberbilder. Ja, das ist dann so der Kupferstich mit obszönen Dingern, sodass man sich das dann angucken keine Lust mehr. Oder durch den Genuss von Kräutern, auch Kiffen genannt. Auch durch äußere Mittel wie Testikeln der Hähne. Meine damit, egal. Doch ist nicht zu meinen, dass ein Mann durch die Kraft solcher Dinge impotent würde, sondern durch die geheime Kraft der Dämonen, die derartige Hexen täuschen. Können sie durch solche dann die Zeugungskraft behexen, dass nämlich der Mann der Frau nicht beiwohnen kann und die Frau nicht empfangen kann? Das ist natürlich immer die Frau schuld. Mhm. Und der Grund ist, weil Gott bei diesem Akte, durch den die erste Sünde verbreitet wird, mehr zulässt als bei den anderen Handlungen der Menschen, so ist es auch mit den Schlangen, die mehr auf Beschwörungen hören als andere Tiere. Vor allem hören Schlangen sehr gut, außer nicht. Daher ist auch öfters von uns und anderen Inquisitoren gefunden worden, dass sie durch Schlangen oder eine Schlangenhaut dergleichen Hinderung bewirkt haben. So hatte ein gefangener Hexer gestanden, dass er durch Hexerei viele Jahre hindurch sowohl Menschen wie Tiere, die ein bestimmtes Haus bewohnten, unfruchtbar gemacht hätte. Ja, genau. Das hat er bestimmt freiwillig gestanden. Ja. Suggestivfragen gab es da sicher nicht. Ja, oder auch, so, wir haben dir jetzt einen Arm schon abgesägt. Wenn wir dir den zweiten nicht auch absägen wollten, dann gib doch mal zu, dass du XY. Ja, XY. Ja, das ist doch eine Suggestivfrage. Ja. Nieder erwähnt außerdem am angegebenen Ort, dass ein gewisser Hexer mit Namen Stadlin in der Diözese Lausanne gefangen worden sei, der auch eingestand, dass er in einem bestimmten Hause, wo ein Mann mit einem Weibe wohnte, durch seine Hexenkünste nach und nach 7 Kinder im Mutterleibe getötet habe, sodass das Weib viele Jahre früh geboren hatte. Ähnliches tat er in demselben Hause allen trächtigen Schafen und Rindern, von denen keines in den Jahren ein lebendes Junges brachte. Und als der Hexer gefragt wurde, wie er solches bewirkt habe oder wes Maßen er Angeklagter sein könnte, erklärte er die Tat mit den Worten: Bitte, bitte, hört auf, mich zu foltern. Ich sage alles, was ihr wollt. Ich meine, ich habe unter die Schwelle des Hauseinganges eine Schlange gelegt. Und wenn diese entfernt wird, werden auch die Bewohner wieder fruchtbar werden. Geil, das ist wie diese Globuli-Heilgeschichten. Und wie er vorausgesagt, so geschah es. Denn wenn auch die Schlange nicht wieder gefunden war, da sie nie da war und er es unter der Folter sich einfach ausgedacht hat, da sie in den Staub verwandelt war, so trug man doch die Erde alle weg und in demselben Jahre ward die Frau und ebenso alle Tiere wieder fruchtbar. Wer hätte das gedacht? Eine andere Geschichte trug sich in Reichshofen vor wenigen und zwar kaum 4 Jahren zu. Dort war eine sehr berüchtigte Hexe, die durch bloße Berührungen zu jeder Stunde zu Hexen und Frühgeburt zu bewirken wusste. Als dort die Frau eines Großen schwanger worden war und zu ihrer Pflege eine Hebamme zu sich genommen hatte und von derselben Globuli verabreicht bekommen hatte, gewarnt worden war, aus dem Schlosse zu gehen und dass sie sich besonders vor der Unterredung und dem Umgang mit der vorerwähnten Hexe hüten sollte, so ging sie doch nach einigen Wochen uneingedenk jener Warnung aus dem Schlosse, um einige Frauen in einer Gesellschaft zu besuchen. Diese Geschichten gefallen mir sehr gut. Als sie dort eine Weile gesessen hatte, kam die Hexe dazu und berührte die Herrin, wie um sie zu begrüßen, über dem Bauch mit beiden Händen. Macht man ja auch. Mhm. Guten Tag, lassen Sie mich Ihren Bauch schütteln. Plötzlich bemerkte sie, dass sich das Kind in schmerzhafter Weise bewegte. Als sie erschreckt darüber nach Hause zurückkehrte und die Sache der Hebamme erzählte, rief diese: Ich hol mal schnell einen Topf Arnika. Ich meine, wehe! Nun hast du dein Kind verloren. Und wie sie es vorausgesagt, so zeigte es sich bei der Geburt, denn sie tat keine eigentliche Frühgeburt, sondern gebar allmählich bald Stücke des Kopfes, bald der Hände und Füße. Gewiss eine harte Züchtigung nach Gottes Zulassung zu seiner Strafe, nämlich des Gatten, der solche Hexen strafen und die dem Schöpfer angetane Schmach rächen sollte. Wieso war nicht die Hebamme die Hexe? Weiß nicht. Vielleicht wollten die ihren Ruf verbessern oder so. Also. Es war auch in der Stadt Mersburg, der Diözese Konstanz, ein Jüngling so behext worden, dass er keinen Beischlaf mit den Frauen, eine einzige ausgenommen, ausüben konnte. In vieler Menschengegenwart erzählt er auch... Wieso sollte er denn auch mit jemand anderem treiben als mit seiner Frau damals? Ich weiß nicht, ob das seine Frau war, denn ich glaube kaum, er wird damit rumhausiert haben zu sagen, Scheiße, ich kann nur bei meiner Alten einen Ruf kriegen. Hexenwerk! Aber wieso sollte der denn vor der Ehe ficken wollen? Wieso sollte man das nicht wollen? Ja, aber also die durften das doch nicht damals, oder sehe ich das falsch? Was weiß ich. In vieler Menschengegenwart erzählte er auch, dass sehr oft, wenn er dieselbe ablenken und andere Länder aufsuchen und fliehen wollte, sie sich zur Nachtzeit erhob und im schnellsten Laufe wie im Fluge bald über den Boden, bald durch die Luft zurückzukehren pflegte. Ach so. Über die Art, wie sie die männlichen Glieder wegzuhexen pflegen. Aber auch darüber, dass sie die männlichen Glieder wegzuhexen pflegen, nicht zwar, dass sie wirklich die Leiber der Menschen derselben berauben, sondern sie nur durch Zauberkunst verhüllen, wie oben in der betreffenden Frage festgestellt ist, wollen wir einige Geschehnisse berichten. Ich kann meine Unterbuchse nicht mehr ausziehen, ich kriege es nicht hin. Es geht nicht. Meine Wampe ist so groß, dass ich meinen Penis nicht mehr sehen kann. Das muss Hexenwerk sein. Ich kann mir auch keinen Spiegel leisten, deswegen weiß ich nicht, ob der noch da ist. Ja. Meine Arme sind so kurz, ich komme nicht dran. In der Stadt Regensburg, nämlich Grubsneger, hing sich ein Jüngling an ein Mädchen und als er es im Stiche lassen wollte, verlor er sein männliches, natürlich dadurch nur durch Gaukelkunst, sodass er nicht sehen und fassen konnte als den glatten Körper, worüber er beängstigt ward. Ja, das kann man ja noch nachvollziehen. Nun ging er einst in ein Gewölbe, um Wein zu kaufen. Hier blieb er eine Weile, als ein Weib hinzukam, dem er den Grund seiner Traurigkeit entdeckte und alles erzählte, auch ihr zeigte, dass es so mit seinem Leibe stände. Die verschwitzte Alte fragte, ob er keine im Verdacht hätte und er nannte jene und erzählte ausführlich die Geschichte. Jene erwiderte, es ist nötig, dass du mit Gewalt, wo Freundlichkeit dir nichts hilft, sie zwingst, dir die Gesundheit wiederzugeben. Hat er jetzt noch einen Pimmel oder nicht? Nein, und die alte Oma hat jetzt gesagt, ja, hier, dann gehst du jetzt mal zu der, haust dir eins auf die 12. Und dann kriegst du deinen Pimmel wieder. So ist es. Und der Jüngling beobachtete im Dunkeln den Weg, den die Hexe zu gehen pflegte. Er ignorierte die Brotkrumen, die zu einem Haus, das verdächtig nach Lebkuchen roch, wiesen. Und als er sie sah, bat er sie, ihm die Gesundheit wiederzuverleihen. Als jene sagte, sie sei unschuldig und wisse von nichts, während sie mit einem Holzstab ein halb verbranntes Kind in den Ofen zurückschob, stürzte er sich auf sie, würgte sie mit einem Handtuche und schrie, wenn du mir meine Gesundheit nicht wiedergibst, dann kommst du neben den Hänsel in den Ofen. Da sagte sie, dass, da sie nicht schreien konnte und ihr Gesicht schon anschwoll und blau wurde, lass mich los, dann will ich dich heilen. Und als der Jüngling den Knoten oder die Schlinge gelockert hatte und sie nicht mehr wirkte, berührte die Hexe ihn mit der Hand zwischen den Schenkeln oder dem Schambeinen, so genau ist es nicht überliefert, und sprach, nun hast du, was du wünschest. Und wie der Jüngling später erzählte, fühlte er deutlich, bevor er durch Sehen und Befühlen sich vergewisserte, dass ihm das Glied durch die bloße Berührung der Hexe wiedergegeben war. Okay, warum? Ja, mit dieser schönen Geschichte können wir das ganze hier Kapitel ja abschließen. Also, alle haben ihre Penisse zurückbekommen. Ja. Und es war ein großes Frohlocken. Ich habe dir auf Facebook ein Fundstück geschickt. Wir sehen also, das Traurige und das Bittere ist, dass aufgrund einer derartigen Scheiße... Facebook, nicht Twitter. Ja, ja. So viele Menschen ermordet wurden. Weil irgendwelche Spinner sich im Suffrausch, Rachsucht oder Kleingeistigkeit diesen Müll zusammengespackt haben. Das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön. Und die haben, ja, von der argumentativen oder logischen Qualität ist das auf dem üblichen Esoterik-Niveau, vielleicht noch ein bisschen drunter. Wie kannst du sowas sagen? Wir sehen also, der Hexenhammer rangiert in der gleichen Ebene wie Peter Steiner, wie heißt der, Rudolf Steiner, ja, das ist dasselbe. Mhm. Und ja, das war auch wieder etwas anstrengend zu lesen, wobei das mit dem verschwundenen Pimmel mich jetzt gerade schon ein bisschen entschädigt hat für alles. Ja, das kann man verstehen. So, also wir haben... Irgendwann sorge ich dafür, dass du nie wieder Spotify bedienen kannst, indem ich dir darum bitte, jegliche Accounts von dir zu löschen und dir nie wieder Zugriff darauf zu gewähren. Die werden dir zum Glück einen irrigierten Mittelfinger entgegenstrecken und sagen, dafür, dass du unseren Penis hast verschwinden lassen, kommen wir dir ganz bestimmt nicht auch noch entgegen, um dir auf irgendwelche idiosynkratischen Wünsche das stimmt natürlich zu erfüllen. Ja. So. Weiße Magie Service, Weiße Magie Info, Shop Erfahrungen über uns. Das ist, also die Seite heißt www.magierindamona.eu. Also da wir jetzt ja gerade im Hexenhammer über fiktive Hexen gelesen haben, die es ja nicht gab. Und auch über schwarze Magie vor allem. Und über schwarze Magie wenden wir uns jetzt noch einer ganz echten Hexe zu, die es wirklich gibt und die auch wirklich Hexenkunst ausüben kann. Mhm. Ja. www.magierindamona.eu magierin-damona.eu. Und wir sind jetzt gerade bei Weiße Magie lernen, weil wir dachten, wir geben den Hörix noch eine... Dix Hörix noch eine super Service-Info mit an die Hand. Dieses Bild ist auch so ein bisschen beunruhigend irgendwie. Darum, da ist alles, was eine gute Hexe braucht. Also wir haben hier bei der Unterseite Weiße Magie lernen... Die sieht übrigens nicht schrottig aus, die Homepage. Ja, das stimmt. So etwas reduziert, das ist schon mal immer gut. Wie so ein WordPress-Ding. Nur eine Schriftart. Ja. So ein weiß-schwarz-orangenes Thema. Ja, auf dem Bild sind also ist eine große Kerze, eine Glaskugel, eine kleine Kerze. Also wir haben eine große Kerze, die ist orange und auf der ist noch irgendwie so ein Kreuz zu erahnen. Das ist aber, wahrscheinlich hat sie es abgepult, weil das nicht so ganz ins Thema passt. Alle hat sich da nicht die Mühe gemacht, das richtig abzupulen oder das Ding umzudrehen. Ja, dann ein Voodoo-Federn bestückter Stock, keine Ahnung, was das sein soll, ein Dolch, Tarotkarten. Das sieht aus wie ein Dildo, der aus zur Hälfte aus Holz ist. Ich glaube, du überschätzt ihre Vagina da etwas. Wie man sagt, das ist das ganze Ding. Und auf jeden Fall aus Holz und oben sind Federn dran. dann eine gute alte Kristallkugel auf einem Dreifuß, dann einen Topf mit Salz, nehme ich mal an. Sieht eher nach Edelsteinmehl aus. Eine kleine weiße Kerze, eine goldene Zuckerdose, ein Dolch und Karten. Ja. Na dann. Weiße Magie lernen, weiße Rituale und Tipps und Tricks. Weiße Magie geht auf die Vorstellung zurück, dass alles im Kosmos von einer transzendenten Kraft durchdrungen ist. Weiße Magie ist die Fähigkeit von Menschen, auf diese Kraft Einfluss zu nehmen. Das magische Weltbild gründet auf der Erkenntnis, dass alles über alle Ebenen der Wirklichkeit hinweg... Ist das eigentlich ein Zufall, dass Succubi auf Englisch Succubi heißen? Ja, miteinander in einem unermesslich großen, vielschichtigen Netz aus Energie untrennbar verknüpft ist. Deshalb wirkt es sich an einem Punkt aus, wenn an einem anderen Punkt des Netzes der Energiefluss gesammelt und gelenkt wird, denn dies geschieht bei magischer Arbeit. Hast du verstanden? Das Ritual der weißen Magie gilt als das wirksamste Mittel, die magischen Kräfte einsetzbar zu machen und gleichzeitig als das am wenigsten wirksame Mittel. Ich muss also ein magisches Ritual vollziehen, um magische Kräfte einsetzbar zu machen. Merkt außer mir noch den Zirkelschluss jemand so? Hör auf, so spießig zu sein. Also wie kann ich denn, ohne magische Kräfte zu besitzen, ein magisches Ritual machen, um mich in die Lage zu versetzen, magische Kräfte anzuwenden? Vielleicht ist das so wie bei einer Autobatterie, wenn die leer ist. Also die lädt sich ja auf, während du fährst und damit... Ja, aber wenn die ganz leer ist, kannst du nicht mehr fahren. Genau, dann muss aber ein anderes Auto dann herkommen. Das müsste dann aber hier stehen, dass dann irgendeine Hexe mich anschieben muss oder... So. Unter dem Ritual wird ein ordnungsgemäßer, richtiger Brauch verstanden, um mit dem Übernatürlichen, mit Meister, Götter, allgemeine Liebe, Voodoo-Gottheiten in Kontakt zu treten. Was? Du hast mit Meister gelesen. Ach, also Geister. Alles das Gleiche. Außerdem, was denn jetzt? Ist die Reihenfolge so ein bisschen zufällig? Mit Geister, also da steht Geister statt Geistern, mit Geister, Götter, allgemeine Liebe, Voodoo-Gottheiten. Mir kommt das so ein bisschen randomisiert vor. Was? Im Esoterik-Lala-Land? Wie kann das denn passieren? Es bildet sich aus einzelnen Gebeten, Handlungen, den Opferriten und Reinigungszeremonien. Okay, natürlich. Jetzt so die aller bescheuertsten Sachen, die man auch immer bei Astro TV sieht. Geldmagie, neues Wort, Rituale. Rituale Block. Ja. Oh. Nein, wir müssen noch weiterlesen. Warte, ich will kurz gucken, ob es ein Ritual gibt für einen Block oder ob es einen Block mit Ritualen gibt. Das ist ein Block mit Ritualen. Ja, sowas wie Kerzenmagie, um die wahre Liebe zu rufen. Oh, das machen wir gleich mal, oder? Dagats Deck Runenzauber, um Täuschung zu bekämpfen. Aha. Geil, dann machen wir gleich mal ein paar. Weiße Magie. Um zu entscheiden, was ein richtiges Ritual und die richtige Vorgehensweise ist, befragt ein weißer Magier das Orakel. Was hat das jetzt hier eigentlich mit Hexen zu tun? Das ist weiße Magie. Das ist, wenn man eingibt, Hexenmagie lernen, dann kommt als erstes diese Seite bei Google. Aha. Um zu entscheiden, was... Hey! Hier... dass die richtige Entscheidung basiert nicht nur auf logischem Nachdenken, was wir sowieso nicht sehr gut können. Logischem kleinen Nachdenken. Wir arbeiten sehr oft mit begrenzten Informationen oder Verständen. Ein weißer Magier fragt die Götter, Geister und das Unterbewusste. Als Orakel dient zum Beispiel das Tarot, I Ging, Runen oder das Voodoo-Obi-Orakel. Dieser Baumarkt? Natürlich. Also wir wissen, dass das Voodoo-Praktiker-Orakel schwarze Magie ist. Und was ist mit dem Voodoo-Max-Bar-Orakel oder dem Voodoo-Bauhaus-Orakel? Da gibt es leider keine 20% auf Tiernahrung, deswegen kommt das nicht in Frage. Aber bei Obi gibt es das auch nicht. Muss man ja die Hühner satt kriegen, die man opfert. Das stimmt. Zigeuner, neues Wort Karten. Zigeuner, neues Wort Karten finde ich ja persönlich sehr interessant. Ja dann, ich habe jetzt auch genug gemacht. Du bist fahrende Minderheiten. Heute ist übrigens Sonntag. Da ist Sonne, Kraft, Selbstbewusstsein, Vitalität, Geld und Gesundheit. Geil, ich habe nichts davon. Ich auch nicht. So, wenn man auf Zigeunerkarten klickt, dann kommt, wo die Zigeunerkarten herkommen, darüber wird noch immer diskutiert, aber wahrscheinlich haben die sie geklaut. Und manche machen... Ehemann! Was denn? Die hatten ein Problem mit mobilen Minderheiten und Vorurteilen. Ja. Und manche machen etwas Mystisches daraus. Wenn man sich die Karten und deren Motive anschaut, wird aber schnell klar, dass das nichts mit den Roma oder den Sinti gemeinsam hat. Puh, zum Glück. Obwohl auf jeder zweiten Karte ein Rezept zum Kohlkochen ist. Diese Völker mögen es gar nicht, sie in Verbindung mit den sogenannten Zigeunerkarten zu bringen. Diese Namensgebung war eigentlich nur gedacht, um den Verkauf für Wahrsagekarten echt etc. anzukurbeln und in die Höhe zu treiben. Piatnik, ein Wiener Kartenhersteller, hatte die Idee, die Damen der gut verdienenden Bourgeoisie-Gesellschaft mit dieser Werbung in seinen Bann zu ziehen. Übrigens, die Rechtschreibung ist nicht im gut. weitesten Sinne als kreativ zu bezeichnen. Die Zigeunerkarten kamen Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt. Die besten Eigenschaften, die bei Zigeunerkarten herausstechen, sind die Gefühlskarten, die analysieren, was wer einem Sorgen bereitet oder was jemand in Herzensangelegenheiten beschäftigt. Dort können diese Karten Aussagen geben. Also man kann etwa sagen, jedes fünfte Wort ist falsch geschrieben. Mhm. Man kann die Karten auch einfach so zum Zeitvertreib auslegen oder damit in Erfahrung bringen, was die eigene Seelenforschung angeht. Was soll das für ein Satz sein? Oder damit in Erfahrung bringen, was die eigene Seelenforschung... Was ist das für ein Satz? Keine Ahnung. Hier sind jetzt irgendwelche Sachen aufgelistet, so wie Geld. Tipp, wenn Sie mit offenen Augen durch die Straßen gehen, werden Sie sehen, was für Schätze drauf liegen. Man muss diese aber auch aufheben. Okay, das heißt, wenn du dann morgen einen Cent findest, dann... Ja, oder ein benutztes Kondom. Tod. Der Tod kann durchaus erlösend sein, wenn es bedeutet, dass man sich aus einer quälenden bzw. schmerzhaften Situation auf Wiedersehen sagen kann. Was sind das für unglaublich unbinsige Superweisheiten ja, eigentlich? Ja, das ist Witwe. Jedes Leben hat irgendwann ein Ende. Außerdem, außer die Wurst, die hat zwei. Daran kann niemand etwas ändern. Durch diesen Abschied entstehen Veränderungen, die nach einer Zeit durchaus etwas Positives mit sich bringen. Okay, Plattitüden galore. Gut, dann machen wir doch mal das Blog. Ja. Ja, wenn man zum Beispiel mal gerne ein Ritual machen möchte, um die Leidenschaft in einer Beziehung wieder zu beleben. Das ist nämlich der Chili-Choten-Zauber. Guck mal, das können wir doch machen. Ja. Also, Ziel zu erreichen, dass die Liebe wieder Schmetterlinge im Bauch verursacht. Das damit, mit einem S und ohne Komma. Deswegen habe ich das so gelesen. So passt das. Damit die ansonsten gute Beziehung wieder belebt wird. Sie benötigen ein Stäbchen oder Kegel-Zimt-Räucherwerk. Und, ist das gut pharmakologisch gesehen? Ja, kommt drauf an, was du damit machst. Ne? Wenn du es dir in den Anus steckst, dann vermutlich nicht. Eine rote Kerze, für die gilt dasselbe. Streichhölzer, für die gilt dasselbe. Sie darf nicht grün sein und nicht blau, sie muss rot sein. Ja. Ah, und die Streichhölzer, das ist nett, dass sie das dazu sagt, dass man die Kerze auch anmachen kann. Ein Feuerzeug ist nicht erforderlich. 6 grüne und 2 rote frische Chilischoten. Nicht 5, nicht 8, nein 6. Ein Haar Strähnen ihres Partners. Ein Haar, neues Wort, Strähne ihres Partners. Falls ihr Partner ein Glatzkopf ist, lesen Sie auf der nächsten Seite weiter. 30 cm dünnes rotes Band. Wie dünn ist denn dünn? So jetzt nicht 4 Meter breit. 90 cm Blumendraht, ein Küchenmesser, eine Schere. Nehmen Sie den Blumendraht, binden Sie Ihren Partner an die Heizung fest. Sollte hier nicht irgendwie... Achso, mehr lesen. Bedrohen Sie ihn mit dem Küchenmesser und der Schere und stopfen Sie ihm Chilischoten, die Kerze und das Zimträucherwerk in den Hintern. Zeitpunkt. Dieser Zauber wird bei zunehmendem Mond durchgeführt. Freitags, damit Venus uns helfen kann, wenn man den Zauber dienstags durchführt, hilft uns Mars dabei. Anwendung des Zaubers. Einen Kreis errichten. Zwei stecken Sie die Kerze und das Räucherwerk an und sagen Sie dabei, Element des Feuers, zünde sein Ihr Begehren. Geil, wie ich mir das einfach so gut vorstellen kann, wie so eine dicke 50-jährige Hausfrau in so einem Niki-Hausanzug das macht und sagt, oh, entzünde sein Begehren, der soll mich wieder lecker finden und die Spaghetti Bolognese von meinem Körper essen wollen. Mit dem Messer schneiden Sie die grüne Schote lang auf, dann legen Sie die Haare hinein und wickeln das rote Band darum. Spießen Sie die roten Schoten auf den Bindedraht, so dass sie überschauen. Was? Achso, nun spießen Sie auch die grünen Schoten auf zwei Drähte, so dass sie sich am dünnen Ende berühren. Bauen Sie nun aus den Drähten eine Puppe. Halten Sie die Puppe vor die Kerze, um sie aufzuladen und zerkloppen Sie sie. Ich meine, legen Sie die Puppe unter das Bett, warten Sie ab, bis die Leidenschaft wieder da ist. Geil, also du musst dir eine Paprika-Puppe bauen ja. Und hoffen, dass dein Alter dich dann wieder nagelt. An dieser Stelle eine kleine Verbraucherinformation für die Herren, die sich das anhören, falls ihr also mal unter eurem Bett so eine halb vergammelte Kackteil aus schimmelnden Paprikas findet, dann wisst ihr, dass eure Frau... Die Socken offen und kriegen schwere Probleme. Ein schöner Erfolg. Ich glaube, ich würde mich ganz schön erschrecken, wenn ich so eine Paprika-Voodoo-Puppe finden würde, aus der meine eigenen Haare rausgucken. Dann wüsstest du, dass ich es mal wieder ordentlich nötig hätte. Inakzeptabel. Ja, ich denke, das reicht als Ausblick. Aber da gibt es noch ganz viele andere Rituale, die könnt ihr dann... Guck mal, was gibt es denn im Shop? Da kann man ja bestimmt richtig Geld rausholen. Raushauen. Meditation lernen. Ah, hier, schön modern. Doch. Mit PayPal kannst du nicht bezahlen. Aber schöner Webshop mit Kartenzahlung geht. Kostet auch nur 90 Cent. Ja. 17 Minuten, MP3 mit 17 Minuten. Ach, das sind alles nur MP3s. Sind das jetzt nur MP3s? Das finde ich doof. Ja. Gibt es da auch was Richtiges? Nein. Ja, also... Aber man kann Services bieten. Also Jenseitskontakte heilen, Geldmagie, Schutzmagie, Meditationsseminare. Genau, also wer das möchte, das ist Marion Dagan Malenki. In der Dagan Malenki GmbH. Marion, genau, GmbH. In Lofhelden. Im Friedhofsweg. Nice. Zufall? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch nicht. Ja. Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Gut. Gut, wir haben auch ein kleines musikalisches Hexenspezial. Ja, aber da können mal Dix Hörix raten, was mit welchen musikalischen Klängen wir Six behexen. Okay, behexen ist übrigens auch eine Black Metal. Ja. Und kleiner Tipp, die ist es nicht. Und das ist auch nicht Bishop auf Hexen. Ja. So, nun aber genug der wohlfeilen Tipps. Noch einen hexigen Nachmittag. Enter-Taste. Hex-Hex meine ich. Und genau, Enter-Taste. Hex-Hex. Tschüss. Das war aber gruselige Musik. Ja, super gruselig. Ja, das ist eins der ersten Lieder der Band, dieser Band, von der das Lied ist, das ich jemals von dieser Band gehört habe. Eine gute Information. Das ist schon eine private Information, wie sie an dieser Stelle rechtmäßig vorgetragen werden soll. Eine weitere private Information, wir waren hier gestern an einem sehr schönen Strand. Wie heißt der nochmal? Falkenbach. Falkenstein? Falkenstein. Ja, der war richtig schön. Die Sonne ist kalt. Da war die Sonne gestern auch relativ war sie nicht kalt. Kalt. Und ich bin barfuß da rumgelaufen und ins Meer gegangen, obwohl jetzt ja erst ab Anfang April ist. Das arme Meer. Und wir haben uns dieses Jahr auch keinen lustigen April-Scherz erlaubt, falls euch das aufgefallen ist. Der April-Scherz war, dass wir uns keinen erlaubt haben. Ja. Dass alle gedacht haben, oh Mann, jetzt kommt bestimmt eine April-Folge am 1. April. Mit einem ganz scherzhaften Scherz. Und es kam einfach keiner. Und alle haben ganz umsonst vor dem Podcatcher oder wie diese Sachen heißen, gesessen. Und es kam nichts. Tja, April, April. April, April. Freunde der Sonne. Doch nun zu etwas völlig anderem. Hexenmusik.